Abschlussprüfung. Cooked Island, Karibik, 1702. Du liegst in deiner Hängematte und der Morgen graut bereits. Du spürst die Anspannung in jeder Faser deiner Muskeln. Chiropraktikermäßig. Die Stille im Schlafsaal hat eine starke Bedrohlichkeit angenommen. Hier, wo sonst Darmwinde und lautes Schnarchen zu hören sind, schläft heute keiner. Und jeder weiß es. Alle. Alle zittern und hoffen, nicht von ihnen geprüft zu werden. Jedes Jahr werden zwei Kadetten der Abschlussklasse von Mr. Cockingtons freier Schule für Seefahrer. Du kannst doch nicht lachen. In meinem Intro. Von Mr. Cockingtons freier Schule für Seefahrt ausgewählt, um von den berüchtigten Kendrick-Zwillingen geprüft zu werden. Es ist allgemein bekannt, dass bei ihnen eine hohe Durchfallquote herrscht. In doppelter Hinsicht. In Gedanken verloren bemerkst du nicht, dass der Tag nun vollends angebrochen ist. Und hiermit beginnt unser Abenteuer. Und unser Abenteurer stellt sich jetzt vor. Meine Damen und Herren, ich bin Jacques Russel. Russel. Ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus Frankreich. Ich stamme aus einem kleinen Fischerdorf an der Westküste. Das Dorf heißt Büx. In der Region de Uyde. Und ich habe lange Zeit mit meiner Familie zusammengelebt. Ich habe zwei kleinere Brüder, um die ich mich immer schön gekümmert habe. Ich war oft mit meinem Vater auf der See und wir haben viele Fische gefangen und damit unsere Familie ich versucht. Jetzt schon Aggression. Ich weiß auch nicht, ob ich es durchhalte. Du musst durchziehen, Peter. Wir waren sehr erfolgreich und haben viele Fische gefangen und diese auch auf dem Markt in der Nähe verkauft. Und damit konnten wir und unser, ich falle schon komplett raus aus der Rolle, wir und unser Überleben sichern. Und natürlich habe ich da viel abbekommen von meinem Vater, viel gelernt. Und ich würde mich selbst als eine Art Ariel bezeichnen, mit einem Hauch von Lachs. Ich habe rote Haare. Russel stammt aus dem Altfranzösischen und bedeutet rot, Rotschopf. Ich habe rote Haare, deswegen Ariel. Ich weiß nicht, wie ich auf diesen Namen komme. Mermando. Ich bin ledig. Und ich habe folgende Talente. Das ist zum einen ein Handeln, ist das Fischen mit 50 Punkte. Dann kann ich gut Ringkampf. Ich habe früher viel mit meinem Vater trainiert und mit meinen kleinen Geschwistern, habe dem ordentlich die Köpfe poliert, wie man so schön sagt. Und habe da 40 Punkte errungen in meinem Leben. Und weiterhin segle ich gerne. Aber diese Sprache ist schön, um ganz viele Äs einzubauen. Ich finde richtig stark. Ich habe 50 Punkte in dieser Kategorie, so dass ich mein Andeln auf 14 Andelnspunkte geschafft habe. Einen Geistesblitzpunkt habe ich in dieser Kategorie. Weiterhin im Wissen kenne ich mich gut aus mit Kräuterkunde. Wir sind naturverbunden. Wir werden teilweise in der ländlichen Gegend auch als Wiesel bezeichnet, beziehungsweise manche haben mich auch spöttisch, also Weasley genannt, vielleicht wegen der roten Haare, ich weiß es nicht, aber ich habe auch oft auf der Wiese gelegen und einfach ausgeruht, das war wegen Wies und Legen und Lay, das war eine sehr schöne Zeit, ich fühle mich sehr mit der Natur verbunden, wie Sie daraus hören, ich filetiere Also ich kenne mich gut aus mit dem Filetieren von Fischen. Ich habe da viel von meiner Maman abgeschaut und habe da 40 Punkte erreicht. Bei Kräuterkunde habe ich 30 Punkte und ich kann mich gut orientieren auf der See mit 40 Punkten. Ich bin natürlich als Naturellement, als Mensch, aus Frankreich. Sacre bourre. kenne ich mich gut aus mit Poesie. Die Formen, die hohe Kunst der Sprache ist mir sehr nahegelegen, ans Herz. Auf der See habe ich viel gesehen und habe in die Tiefen des Meers und der Weite geschaut und die Seele der Menschheit ergründet. Nicht des einzelnen Menschen, der Menschheit im Gesamten. So, und da habe ich in Orientierung 40 Punkte und in Poesie leider nur 30. Ich weiß nicht warum, vielleicht habe ich ein bisschen Quatsch verteilt, die Punkte, aber ich kann in die Seele gucken vielleicht. Ich habe somit 14 Punkte in Wissen und ein Wissen und da habe ich einen Geistesblitzpunkt. Bon. Also man muss dazu sagen, ich hatte nie Französisch in der Schule. In Peter, Geist, du? Ich hatte Französisch, aber ich stamme nicht aus Frankreich. Peter stammt nicht aus dieser Frankreich. Peter. Jacques Rousseau umso mehr. Um nicht zu sagen, umso merde. Auch wegen der Verbundenheit zum Meer, natürlich. Und Sozialist, ich bin gut im Feischen. Ich habe 35 Punkte im Feischen und Menschenkenntnis 45. Feischen habe ich ganz oft auf dem Markt gemacht. Ganz oft die Leute nicht beschießen, aber ich sage mal überredet. Im positiven Sinne. Und daher habe ich auch gut kennengelernt die Menschen und kenne mich etwas aus. Weiterhin kann ich auch Menschen sehr gut überreden, um nicht zu sagen drohen. Aber drohen ist so ein böses Wort. Ich hasse es, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Das ist boah, das ist Sacrebou. Ich hasse drohen. Aber man kann ja Menschen gut überreden. Und das kann ich relativ gut mit 40 Points. Und somit habe ich 12 Punkte in Sozialist und einen Geistesblitz-Point. So, und weiterhin habe ich noch einen Gegenstand dabei. Und das ist meine geliebte Angel. Die habe ich... Angel. Angel. Auch genannt meine Liebhaber Angel. Die hat meine geliebte Vater für mich gemacht und natürlich sind da auch meine Initialien J und R eingraviert für Jacques Rousseau. C'est moi, Jacques Rousseau. Okay. Also Jacques, du hast gerade gesehen, dass der Tag nur vollends angebrochen ist und du bist in deinem so einer Art Schlafsaal, also so ein Du weißt es ja, du bist ja schon ein bisschen an der Schule, das ist so ein längliches Gebäude, aus Holz, wirklich ganz, eher ein Barackenbau, langgezogener Barackenbau. Hm. Natürlich ist in dieser Seefahrerschule sind da keine Betten, sondern Hängematten, weil unter Deck wird in Hängematten geschlafen. Und die Leute stehen auf und Menschen um dich rum und verlassen nach und nach den Schlafsaal. Doch, guten Morgen allerseits. Och, ist noch jemand da? Halt die Fresse, Froschfresser. Och, das ist aber nicht die feine Art der hohen Sprache. Ich hasse ihn. Ich bin... Peter, ich hasse ihn. Ich bin undresslich. Ich bin undresslich. Ach, dann möchte ich mich mal aus meiner Matte rauspullen und ich schränke mich gekonnt zur Seite und steige aus der engen Matte. Es gelingt, ja. Das war wie immer gekonnt. Gekonnt, ja. Ich nehme nun meine Sache und... Was für Sachen? Ich habe keine Sache, stelle ich gerade fest. Jacques ohne Pack, außer Angel. So sag ich immer, aber mit Sack. Leider auch kein Wrack, aber leider, ja, die Angel, ja, die Angel ist zumindest noch da. Und ich begebe mich vielleicht um erstmal raus aus dem Gebäude und ich mache mich etwas frisch. Ich schmeiße mir eine Fisch in die Gesicht. Ich. Einmal links, einmal rechts. Die französische Methode. Das habe ich so gelernt. Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Du verlässt den Raum. Ich verlasse den Raum. Ja, und du trittst auf einen Platz und der eigentlich zugestellt hat, also der an den Rändern an drei Seiten mit Baracken gefüllt ist. Mhm. Und genau, so ungefähr, ja. Und an einer Seite ist halt eine Garküche und da wird es höchst deines Wissens nach gibt es da Frühstück. Okay, dann ich möchte mich aber noch schnell frisch machen eigentlich. Ich suche die, wie sagt man, Toilette. Eine Toilette direkt gibt's nicht, es gibt einen Donnerbalken. Ach, Donner. Donner. Sander. Der ist neben deiner Baracke rechts rum. Wenn du aus der Tür rauskommst, rechts ist ein kleines Häuschen daneben. Genau. So, ich suche schnell Le Toilette auf und möchte kurz mein Geschäft verrichten. Du kannst die Toilette aussuchen. Du kannst die Toilette betreten, ja. Okay. Ich ist, mache meine große Geschäfte. Sie ist richtig gut bekrustet. Also wenn du dich da aufsetzt, wenn du dich da hinsetzt auf dieses Loch, Boden, mehr oder weniger. Nicht im Boden, so halt donnerbalkenmäßig so, das halt, dann hast du halt einen schönen Streifen am Arsch. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Was ist das für ein widerlicher Anblick? Das ertrage meine Augen nicht. Das ist nochmal ein feiner Fischer. Ich bin angewidert von diesem. Das ist exquisite Monde de Fischer. Ich versuche leicht, mich vor die Toilette zu stellen. Also ich drehe meine Hintern Richtung Toilette. Und ich versuche etwas die Hintern abzusenken, aber ich versuche ihn schweben zu lassen über die Verkruste, ja. Und ich versuche ihn, wie sagt man, abzuseilen. Wirf mal auf Handeln. Es ist eine 14, ich habe Glück. Ich habe geradezu eine 14. Es gelingt dir. Und es ergibt sich so, dass der Jacques Roussel an diesem Tag auch wieder Jacques erfolgreich Jacques Roussel seine Wurst abseilt. So, ja. Gut. Ich putze meine hinteren ab, falls etwas, ein Blatt oder etwas in der Nähe ist. Gibt's nicht. Schade, dann lassen wir's dran. Okay, ich verlasse den Raum, versuche mir vielleicht irgendwie die Hände abzuwischen an irgendwas an der Wand oder sowas. Es geht. Ist da eine Art Waschbecken, irgendwie Wasser in der Nähe? Leider nicht. Leider nein. Ich habe es schon vermutet. Deswegen verlasse ich die Gebäude und gehe schnell zu die Küche. Die Küche. Okay. Die vor Küche. Dir, bevor du die Küche betreten kannst, das ist eine offene Küche, also es ist wirklich wie eine Garküche. Das ist eigentlich nur, okay. Das sind eigentlich nur Pfähle in den Boden gerammt, worauf Dächer sind mit Palmblättern belegt. Also wie gesagt, wir befinden uns in der Karibik. Es ist recht groß, also recht viel. Große Kessel überall und dir wird der Weg verstellt von einer Köchin namens Mathilda, die du schon kennst. Sie hat gelbe Sachen an, eine weiße Mütze. Kannst du ruhig in die Hand nehmen und anschauen und sie sieht echt nicht gut gelaunt aus. Also Robert hat zur Erklärung gerade hier eine Figur der Tabletop hingestellt. Ich muss aufpassen, dass ich heute nicht ab und so weiter rede, glaube ich langsam. Also Le Mathilda sieht leider auch nicht äußerst erfreut aus. Sie schwingt die Kochlöffel in die eine Hand und in der anderen Hand hat sie eine Bratpfanne. Ich spreche sie an. Ah, hallo, Mathilda, mon chéri. Bonjour. Frau Schwesser, du weißt, wo sind heute Tag der Abschlussprüfung? Du schuldest mir 50 Gold. Ich habe Schulden? Ja. Ich weiß gar nicht mehr. 50 Gold? 50 Gold. Ach, kannst du meine... Beim Würfeln. Ach, beim Würfeln? Wir haben Würfel gespielt und diese 50 Gold hast du mir für heute versprochen. Och, ich bin untröstlich, mon chéri. Ich habe die 50 Gold nicht dabei. Mon chéri. Ach, nicht dabei. Diese Sprüche kennen wir. Die Sprüche kenne ich. Komm, rück das Geld jetzt raus. Ich weiß ganz genau, du hast es. Ich schaue in meine Tasche. Ich schaue. Und ich leere meine Tasche. Ich schaue. Und wie du siehst, ist leider nichts drin in meine Tasche. Sie kommt jetzt gefährlich nah und droht dir mit ihrer Schöpfkelle. Du kleines Würstchen, gib mir mein Geld. Mon chéri. Mathilda, ich habe deine 50 Gold nicht. Es tut mir fürchterlich leid. Möglicherweise können wir eine Übereinkunft treffen, dass ich dir vielleicht morgen aushelfe. Bei der Koche und die Küche schmeiße oder dir schöne Fisch mitbringe von dem Strand ein bisschen gefischt. Du weißt, ich kann sehr gut fischen. Hoffe ich. Wirf mal auf Überreden. Nee, was hast du? Überreden. Ich hab Überreden, ja. Überreden, dann wirf mal auf Überreden. 40, also mit einem W100. 81. Du willst mir helfen. Du weißt schon, dass heute deine Abschlussprüfung ist. Du arroganter Fatzke. Ich bin unröstlich. Ich leider. Was soll ich machen nach deiner Meinung? Ich habe aber das mit gerade dem Gold. Fisch. Ah, das klingt verlockend. Wenn du Fleisch oder Fisch oder Meeresfrüchte oder sonstiges findest. Wenn es genug ist, dann nehme ich das und dann lassen wir es dabei bewenden. Och, Mathilda, du machst mir eine riesige Freude an dieser problematischen Tag. Ich habe eigentlich schon komplett meine Gedanken bei der Prüfung, aber ich danke dir umso mehr. Ich werde schauen, dass ich dir die wunderbarste Fisch fange, die ich fischen kann. Le Fisch. Ich danke dir, mon chéri. Ach, komm. Jetzt mach deinen Kram. Es fängt bald die... Bald ist der Morgenappell dran. Also, sie dreht sich jetzt wieder rum und macht ihre Arbeit. So, geht jetzt wieder Richtung Küche. Okay. Okay, dann gehe ich mal weiter und versuche irgendwie... Ja. Was mir zu besorgen zum Essen. Ja. Es gelingt dir. Ich gehe nach vorn. Ja, es gibt gekochte Fischreste. Also, es gibt Innereien. Fischinnereien gibt's heute. Oh, ich meine, dann französische Küche, also. Ich bin gespannt auf diese Innereien. Ich schnappe mir eine Teller, setze mich hin. Kann ich mich hinsetzen? Du kannst dich hinsetzen, ja. Und das sind sowas, so rudimentäre Bänke. Okay, ich setze mich hin, ich schaue, ist noch jemand da, der noch isst? Ja, die sind essen und schwitzen, aber gewaltig. Ich schaue, kommt mir jemand bekannt vor? Also, dadurch, dass du der einzige Frenchman bist, den es hier gibt, hast du eine relative Außenseiterrolle. Du wirst nicht asozial behandelt, so. Aber du bist halt einfach, du wirst halt ignoriert. Die meisten sind anderer Nationalität. Okay, ich schau mal, dass ich mich irgendwo mit dazusetzen noch kann an irgendeinem Tisch. Ja, da ist auf jeden Fall Platz. Okay. Okay, da ist noch eine Platz frei. Ich gehe da schnell hin. Ja. Setze mich hin. Oh, bonjour, guten Appetit. Ich hoffe, es schmeckt. Die Leute nicken dich so an und haben aber, du merkst, die sind gedanklich ganz woanders. Ach, ich nehme eine leckere Schmause von die Innereien. Ich vergleiche das mit einer. Es ist, als würde ich in einer Bad sitzen und mich entspannen. In einer wunderschönen Wanne und könnte da mich entspannen. Ach, die Innereien, ich kenne das früher. Meine Mama hat das auch immer gekocht für uns Kinder. Fischinnereien. Wenn wir nicht viel gefangen haben, dann gab es eben auch Innereien. Aber das mussten wir, da mussten wir durch. Ich hoffe, euch schmeckt es auch. Guck so erwartungsvoll in die Runde so. Also einer ist, dem sieht sehr übel aus. Also der ist so ein bisschen grünlich im Gesicht und einer, der zittert die ganze Zeit mit dem Löffel und der andere isst gar nicht und der andere, der quält sich irgendwie rein. So, das sind Sachen, die du siehst. Das ist so ein allgemeines Bild. Och, meine Mitstreiter, ich sehe, ihr seid etwas unruhig an diesem Tag. Ich bin auch untröstlich, dass wir heute durch diese Prüfung mit den Kendrick-Zwillingen durch müssen. Ich weiß noch nicht, was das werden wird, aber ich denke, es wird wichtig sein, dass wir alle zusammenhalten. Ach, du weißt also schon, dass du bei den Kendrick-Zwillingen dran bist? Das war eine Vermutung. Okay, findest du? Findest du wirklich? Findest du wirklich? Meinst du, dass das... Ich denke schon, dass die Kendrick-Zwillinge, ich habe gehört, dass sie gerne prüfen. Prüfen? Aha. Ich bin der Meinung, es ist, als hätte ich davon geträumt. Also, tja, wem es gefällt, ne? Alle anderen lesen Probe. Alle anderen spielen Probe. Ich sag es doch. Meine Mitstreiter. Diese Innereien, die bringen euch vielleicht zum Speien. Aber glaubt mir, egal was kommt, wir werden zusammenhalten und alles schaffen, was vor uns liegt. Die See mag manchmal stürmisch sein, doch seid nicht töricht. Die Leute stehen langsam auf und wollen sich woanders entsetzen. Och. Ich bin untröstlich. Manchmal kommt die Poissy aus mir raus. Poissy. Manche nennen mich auch Philipp Poissy. Oh Gott. Und ich, okay, ich höre auf zu reden. Ich merke schon, es ist unangenehm. Ich halte meine Klappe und ich esse meine Innereien. Du hörst einen Tusch aus der Ferne. Vom Hauptplatz. Nee, auf jeden Fall nicht so. So wirklich so, also nicht, sondern, also wirklich nur eine Snare, die so, also militärisch anmutend. Oh, was ist das für ein Geräusch? Ich glaube, wir müssen schnell zum Platz. Den Versammlungsplatz. Zum Platz. Platz. Plaza. Plaza ist lieber eine andere Sprache, oder? Du siehst schon, es wurde schnell. Multilingual. Du siehst schon, dass auf einem ein schäbiges, du siehst, das war mal mit schönem roten Samt bezogen, aber der rote Samt ist langsam ausgeblichen und löchrig ein Podest dasteht, auf der eine kleine Persönlichkeit steht, gepudert mit einer Perücke, mit relativ ordentlichen Sachen. Und du erkennst sie als Mr. Cocking. Okay, ich gehe näher heran. Und du siehst auch, dass die anderen sich auch um dich rum versammeln, also mit dir versammeln zum Appell. Ich schaue mich mal um, ob irgendjemand euch eine bestimmte Haltung einnimmt oder so, ob es irgendwie eine. Also du siehst irgendwie bestimmt antreten irgendwie. Nee, also eine bestimmte Reihenfolge haben sie nicht. Das ist halt eine Seefahrerschule, ja. Also es ist nicht irgendwie Elite-Schulen-mäßig. Das ist halt einfach, du bist halt auch ein einfacher Fischer gewesen. Du könntest da einfach anfangen, du könntest da einfach einsteigen, quasi gegen eine Gebühr. Und hast dann deine Ausbildung, deine Ausbildung erhalten quasi. Die Gebühr muss jeder entrichten. Und das eine Person sticht dir besonders entgegen, hat einen Mantel an und so einen leichten, also so ein, du siehst schon, er hat so seine Hand so unter Mantel drin stehen und steht recht gerade und schaut ein bisschen so und guckt eben auch, was passiert. Okay. Ja. Okay, ich schaue erstmal weiter, also ob irgendwie eine Ansprache beginnt oder sowas. Ja, die beginnt jetzt okay, auf jeden gut. Fall. Meine lieben Kadetten! Meine lieben Kadetten des diesjährigen Abschlussjahrganges an Mr. Cockingtons Freier Schule für Seefahrt. Das bin ich, meine Damen und Herren. Dir fällt auch auf, dass es auch Damen gibt, die in der. Es ist eine recht fortschrittliche Seeschule, es gibt auch Frauen. Und ja, bitte seid nicht allzu aufgeregt, ihr wisst, nur zwei von euch werden dieses Jahr geprüft werden von den Zwillingen. Der Rest wird mit dem anderen Lehrpersonal vorlieb nehmen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass in der Zukunft ein Nachfahre von mir nackt vor seinem großen Panoramafenster steht, wofür viele Sozialwohnungen, aber das geht jetzt zu weit. Und du siehst, ich wünsche euch allen viel Erfolg zur diesjährigen Prüfung. Und ich möchte möglichst viele hier heute oder später zu ihrem Abschluss beglückwünschen. Ich wünsche ihnen viel Erfolg. Und du siehst, wie eine Lehrerschar kommt, die quasi einfach sich wahllos Leute rausnehmen. So wegziehen. Ja, so die nehmen sich die dann einfach halt mit. Und zu dir kommt so richtig keiner. So, und du merkst, wie es immer lichter wird, immer weniger wird, immer weniger Menschen da sind und dieser bestimmte Herr, der steht immer noch stolz da, jetzt ein Stückchen weiter weg von dir. Man zieht so durch die Gegend und hat einen relativ arroganten Blick und Entschuldigung. Und der Platz ist leer. Nur du und der Arrogante stehen da. Mr. Cockington hat sich mittlerweile auch schon dünn gemacht. Der ist ungefähr 1 Meter groß. Habe ich vergessen zu sagen. Mr. Cockington ist ungefähr 1 Meter groß. Okay. Und auch 1 Meter, also so ungefähr wie Gideon von so kannst du dir ein bisschen vorstellen. Ich glaube, Gideon hieß der bei Gravity Falls. So hoch wie breit, aber halt als Erwachsener. Ja. So, genau. So kannst du dir vorstellen. Okay. Genau. Gut, okay, dann wende ich mich mal dem Typen mit dem Mantel zu. Schau mal rüber, sage, wie es aussieht, sind wir die letzten zwei, die übrig geblieben sind. Möglicherweise heißt das was Gutes für uns, vielleicht auch was Schlechtes. Guten Tag, ich bin Jacques Roussel. Wen habe ich da vor mir? Sí, ich bin Juan de Latins Tacos. Die Tacos. Juan de Latins Tacos. Was hat das getan? Das hat wirklich gedauert, ich merke das schon. Juan de Latins Tacos, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, also wir sind ja jetzt übrig geblieben. Ich muss auch mal, lass mich erstmal in den Dialekt reinfinden. Ich bin ja, wir sind da auch übrig geblieben. Das heißt, bedeutet, dass wir höchst wahrscheinlich, ich bin kein Franzose, ich bin Spanier. Es ist Spanier. Es ist Spanier. Der Juan de Latins Tacos. Eine alte Seefahrerfamilie, die Eine alte Seefahrerfamilie. Entschuldigung. Aus dem Rheinland. Ein Alter. Scheiße, jetzt bin ich da wirklich im Rheinländischen drin. So. So einfach. Eine alte Seefahrerfamilie. Ich freue mich jetzt auf die Prüfung und das, du weißt schon, das, was bedeutet, hier, wir zwei hier übrig sind jetzt, ich bin jetzt ein bisschen französisch, aber, das sind zwei hier. Ich bin auch, multilingual. Ich glaube nicht, amigo. Es ist so schwer, ey. oui, c'est très difficile. Difficile? Nein, ich stehe auf Frauen. Okay. Ich stehe auf Frauen. Also ich bin sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Weißt du, was das bedeutet? Yuan? Ich kann kein A sprechen. Ich kann nur Yuan. Juan. Juan. Das ist so geil. Juan. Ich bin untröstlich. Ich habe Probleme. Wie war der Name nochmal? Bonjour, mein Name ist Jacques Roussel. Jacques Roussel. Weißt du, was das bedeutet? Wir zwei hier noch übrig. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Name? Wir sind aus der Welt. Für La Zwillinge. Oh, terrible. Les enfants terribles. Ich bin unerträglich, das könnte ja heißen, dass unsere Prüfung etwas schwerer sein könnte, möglicherweise. Vielleicht sind uns aber auch die Kendrick-Zwillinge gut gesonnen. Ach, schwer ist mir gerade gut genug. Das ist wieder italienisch? Ist gerade gut genug. Und du siehst, er ist dir freundlich gesonnen, auf jeden Fall, so. Aber er schaut schon mit so einer Herablassung, schaut er dich schon ein bisschen an. Ach, ich sehe, Juan, du hast eine schöne Mantel an. Wo hast du die herbekommen? Das ist wunderschön. Darf ich die mal anfassen, mal fühlen? Er schlägt so leicht die Hand weg. Ach, pardon. Ich war zu ungezogen, ne? Meine Hand war selbstständig manchmal. Ich bin etwas betrunken. Auch noch besoffen. Von der Nacht. Etwas schlaftrunken. Oui, pardon. Also, ich sage dir, dass ich bin aus einer Art Seefahrergeschlecht. Mein Vater ist wie schon wieder Franzose, aber es ist schwer für mich. Für mich auch sehr nette Problem. Mein Vater ist so schwer, wenn jemand dieses Französische vorquatscht. Und dann beim Geist ist er noch kurz zwischendurch, ich muss noch kurz raus. Kurz nur allgemein, noch kurz vorher haben wir noch ganz viel amerikanisch gesprochen. Nur mal so nebenbei. Lecker Wachtel. Du Wachtel. Und ich saß da und habe die Ariel mit der Lachse. Und ich habe die ganze Charakterbogen einfach falsch gelesen. Ich sag, okay, natürlich, morgen geht es zurück. Pardon. Ich weiß ja nicht, ob du meinen Vater kennst. Er ist ein berühmter Seefahrerfamilie. Seefahrerfamilie. Ist das berühmte Geschlecht der Seefahrer in Urlaub? Die gerne singen auf Seefahrt? Nein. Auf jeden Fall nicht. Über ihre Dusche? Nein, also wir machen und wir haben ganz viel Geld und deswegen ich mache immer Kram und dann mache ich einen hochdotierten Verwaltungsjob bei meinem Vater in Handelsgesellschaft. Ach, das klingt ja wunderbar. Deswegen mit dieser Fetzen nach. Ach, die Peanut-Kram. Ach, Was bist du eigentlich für ein Lumpensack? Ich bin aus einer bescheidenen Familie, pardon. Ich bin aus Büx, an der Westküste von Frankreich. Möglicherweise hast du das noch nicht gehört. Frankreich? Ich meine Büx. Büx ist sehr, sehr klein in der Region um der Uede. Ich bin auch aus Büx, aber andere. Du bist auch ausgebüxt. Ich bin aus einer kleinen bescheidenen Familie Wiff avec Wiff. Ich mag es gut aus. Avec Fischer, mein Vater war Fischer, er hat es an mich weitergegeben. Ich habe noch zwei kleinere Brüder, eine Maman, sie leben in Frankreich. Und ich bin übergesäckelt, wie man so sagt. Ich kann mich gut orientieren auf der See. Ganz schön Säcke setzen. Und das macht mir sehr Spaß. Setzt du auch gern die Säge? Er verliert langsam das Interesse an dir. Oh. Weil du quatschst so. Oh. Willst du nur definieren oder was? Hommage. Ja, nein. Oh. Verliert langsam das Interesse an dir, weil er schaut gerade in eine bestimmte Richtung. Denn da kommen zwei relativ unterschiedliche Menschen auf euch zu. Oh, was sehen meine Augen da? Ich versuche genau zu erkennen, was erspähe ich da? Wer ist das? Also du siehst auf jeden Fall jemanden... Wo war ich jetzt? Ah ja, jemanden recht ungepflegten. Sie sind ungefähr dieselbe Körpergröße. Man sieht auf jeden Fall, dass es Zwillinge waren. Oder sind. sind, aber die unterschiedlichen Lebensentscheidungen, die die beiden getroffen haben, haben Auswirkungen auf ihre Optik. Zum Beispiel hat der eine ein Holzbein, Augenklappe und wirkt sehr ungepflegt. Ja. Und der andere ist dagegen sehr gepflegt und trägt eine weiße Perücke und ist offensichtlich in der Admiralität, in seiner Majestät hauptberuflich tätig. Och, wer mag das sein? Hallo, hallo, bonjour. Ich winke etwas und schaue nett drein. Der mit dem Holzbein, schick ihn ein der Lächeln. Ist schon super genervt. Och, ich bin unterdrücklich. Und er spricht dich an. Chassis. Jacques. Also der mit dem Holzspein. Mit dem Holzspein. Sprich dich an. Darf ich mich vorstellen? Mitch. Fuck, wie sind die mit Nachnamen? Kendrick. Mitch Kendrick. Okay. Aldini. Aldin, was? Aldin? Mitch Kendrick? Mitch Connor. Und das ist mein Bruder. Andrew. Also der Feinere ist Andrew Kendrick. Mhm. Und Mitch ist der etwas asozialere, sag ich mal. Und Andrew würdigt dich nicht so richtig eines Blickes. Ist aber grundsätzlich, also er schaut dich mal kurz an, ist freundlich, aber reservierter. Oh, bonjour, die Herren, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Jacques Roussel. Ich weiß, ich habe dich mit Namen angesprochen. Ach, ich vergaß, ich bin so kurzzeitig. Natürlich habe ich mich über dich informiert. Wir haben uns über euch informiert. Und da schaut nochmal zu hier. Juan de la Tiztacos. Eieieiei. Und, Ach, interessant. Interessant. Wir machen es jetzt ganz kurz und schmerzlos. Wir haben uns was ganz Spezielles ausgedacht für euch dieses Jahr. Die wahrscheinlich schönste Prüfung aller Zeiten. Wir werden das jetzt folgendermaßen machen. Jeder von euch, ihr dürft euch jetzt entscheiden, sprecht euch ab, wer mit wem mitgeht und ihr werdet geprüft und gut ist. Also hat es auch so richtig keinen Bock. So. So. Und der andere nickt nur, ganz freundlich. Okay, Juan, hast du gehört? Wir haben die Entscheidungsgewalt. Sie. Was schwebt dich vor? Zu wem möchtest du? Dadurch, dass du kleines unprivilegiertes Würstchen, lasse ich dir die Wahl, mit wem du mitgehen möchtest. Das ist mir vollkommen egal. Okay, ich denke. Möchtest du eher ja. deines Standes angemessen oder eher ein etwas verzeihen Sie mir, Mr. Scheiße, Name? Kendrick, Mr. Kendrick. Nichts für ungut, also ich bin, was ich bin. ich hab einen Kalender, nein. ich sehe. Also du kannst dir wirklich, also jetzt mal auf Sprecher, du kannst dir wirklich frei, kannst dich wirklich frei entscheiden, für wen du dich. Es ist halt wirklich jetzt. Ist spielrelevante Entscheidung. Ich überlege, Mitch, Sie sehen interessant aus, muss ich Ihnen sagen. Ich kann dir zeigen, wähle, von wem du geprüft werden möchtest. Also Andrew schaltet sich ein. Okay. So, Entschuldigung. Wähle, von wem du geprüft werden möchtest. Bei mir winkt die Gunst seiner Majestät und regelmäßiger Sold und Ehre. Pah, ekelhaft. Bei mir gibt es Freiheit, Schätze und vor allem Rum. Aber bedenke, alles hat seinen Preis. Und er klopft an sein Holzbein. Oh, das klingt beides sehr spannend. Ich denke, ich habe Lust auf Abenteurer und ich werde mich für Mitch entscheiden. Mitch. Okay, und hier bekommst du deine Figur. Das bist du. Oh, jetzt habe ich eigentlich eine Figur bekommen. Liebe Zuhörer, ich... Und hiermit siehst du, und logischerweise entscheidet sich ja jetzt, Juan ist ja jetzt der andere Charakter. Ja. Und das ist Juan. Ich habe jetzt kurz zur Erklärung, ich habe jetzt eine schöne Piratenfigur bekommen, ja. Schön. Das ist natürlich nicht rothaarig, das kann ich ja vorher nicht wissen, nee, aber das ist halt ein Platzhalter, wenn das so ist. Aber ich habe einen roten Mantel. Das dafür. Eine schöne schwarze Bandana. Genau. Und hier ist halt Juan de la Dienstagos, ein blonder Fatzke. Mit halt wirklich so marine-esken Klamotten halt. In Blau gehalten. Okay. So, der kommt jetzt wieder weg. So, und damit ist die Entscheidung gefallen. Wir begeben uns jetzt zu den Prüfgelände. Und Mitch. So, guck dich an, ist super genervt, weil er dich abbekommen hat. Und ja, komm halt mit. Och, Mitch, ich freue mich, Mitch dir mitgehen zu können. Und ich bin gespannt auf die Prüfung. Kannst du mir vielleicht zwischendurch, wenn wir noch etwas Zeit zum Plaudern haben, erzählen, wann du dein Bein verloren hast? Die Olz sieht sehr schön geölt aus, oder ist das Öl, was da dran ist? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist das Fett der getöteten Leute, die ich auskoche, die mir auf die Nerven gehen. Oh. Ich habe das Gefühl, wir haben uns falsch verstanden. Ich halte nur meinen Rousseau, wie mein Dame auch lautet. Folge mir. Und zwinker ihm noch so zu. So nach dem ich habe einen Witz gemacht, gell? War ein Witz, ne? Okay. Ihm interessiert es halt gar nicht. Er geht voran und erwartet halt wirklich, dass du mitkommst. Okay, ich gehe mit. Du gehst mit. Du kommst an die Anlegestelle der Akademie, sag ich mal, der Schule. Und dieses Jahr ist eine besondere Aufgabe, denn du siehst schon, wie ein Schiff wartet. Was suchst du? Kann ich helfen? Irgendwie den Bleistift verlegt. Ach ja, so. Da ist klar. Okay. Du siehst, dass ein Schiff wartet. Und du wirst in deiner Aufgabe überwiesen. Okay. So. Peter hätte ich fast gesagt. Jacques. Robert hat gerade original sein Skript Peter durchgestrichen. Genau. Weil Peter wird in Aufgabe überwiesen. Aufgabe? Pass auf. So dieses Jahr was ganz Besonderes. Mit einem kleinen Reim. Das hat sich mein bedepperter Zwillingsbruder ausgedacht. Ich bin nicht dafür, der Typ dafür, aber naja, wir haben uns drauf geeinigt, wir machen das. Und du siehst, dass neben einem Schiff, dass da zwei Schiffe stehen. Und an einem Schiff steht schon Juan mit Andrew. Und sie reden schon untereinander. Und ihr stellt euch eben an das andere Schiff. Mhm. So. Die Aufgabe der Zwillinge dieses Jahr wird besonders sonderbar. Oh, ich bin gespannt. Ein Schiff hast du ja bereits. Er deutet auf das Schiff. Ja. Juhu. Jetzt fehlt nur noch eine richtige Crew. Es gibt sie noch, die Seebären und gefährliche Weiber mit Gewehren. Schau sie um dich und rufe Joho und bring ihn zu mir, den goldenen Dodo. Och, Dodo. Ja. Was ist ein Dodo? Ist das eine Art Schatz oder was meinst du, Mitch? Hast du hier überhaupt was gelernt? Ich bin untröstlich wieder mal. Was hast du hier die ganze Zeit gemacht? Ich habe vor allem der Poesie gefreut und wunderschöne Gedichte ausgedacht. Hab schön gefischt, habe gewürfelt eine Weile. Ich hatte auch mal die Würfel Usten. Das kommt vor, wenn wir etwas viel über den Durst trinken. Ach, du weißt, gell. Du und trinken, du Würstchen. Pass auf. Hier ist ein Schiff. Die Schüsselmünster. Alles gut. Alles gut. Vor allem von dem Mitch noch, gell? Die Schüsselminster. Dein Schiff, die Schüsselminster. Hier ist deine kleine Crew, deine kleine Mannschaft. Sie ist aber instruiert von mir, nur die segelnden Tätigkeiten auszuführen. Mhm. Also kein Entern, kein Kapern, kein Kämpfen. Oh. Lediglich Fortbewegung. Ich freue mich, die Crew kennenzulernen. Wie viele sehe ich denn? Wie viel Mann umfasst die Crew? Drin. Ich gucke mich um. Ich zähle 1, 2, 3. Quatre, sagen Sie, ich habe mich verzählt. Du siehst drei Leute. Och, bonjour, meine Crew. Ich freue mich, euch alle kennenzulernen. Das ist ein älterer Herr. Mein Name ist Jacques. Ja. Ein älterer Herr, der mit Bart und der nickt einfach nur. Und dann ein ehemaliger Sklave, das erkennst du auch. Hm? Denn der hat recht zerschundenen Rücken und der steht da auch, also er versteht dich nicht wirklich, was du sagst, so, okay. Aber segeln kann er. Und dann ist noch eine. Er guckt ein bisschen Luft leer. Versteht dich auch. Jawohl, mein Captain. Stupid Jack meldet sich zum Dienst. Also, das ist Stupid Jack. Och, hallo, Stupid Jack. Ich freue mich, euch alle kennenzulernen und die ältere Mann, wie ist dein Name? Er öffnet den Mund und zeigt dir, dass er keine Zunge mehr hat. Ah, okay. Ich verstehe ohne Zunge. Ich verstehe ohne Zunge, ist es schwierig zu sprechen. Ich freue mich, euch alle kennenzulernen. Leider kenne ich noch den Namen von Stupid Jack. Ich kann euch jetzt noch irgendwelche Namen geben, um euch anzusprechen. Stupid Jack, das ist Zunge Ach, Zunge. Zunge. Zunge. Süden. Und das ist Hans. Hans. Ach, der Mann mit der zerschundenen Rücken heißt Hans. Ich freue mich, Hans. Er schaut dich an und nickt. Och, und Jack, dich nenne ich nochmal Jacques ist schon mein Name. Jacques ist ja auch Jack. Also wir müssten uns einfach verstehen, Stupid Jack. Ich weiß nicht, was du meinst. Stupid? Okay, ist in Ordnung. Ich weiß nicht, was du meinst, Captain. Sünge, ich kann dich schlecht verstehen. Es tut mir leid. Er zeigt dir seinen Mittelfinger. Aber ich hoffe, du kannst ja einfach nicken, wenn Sünge in Ordnung ist als Name. Okay, ich freue mich, euch alle kennenzulernen. Okay, Jacques, sag mir kurz, wer übernimmt ihr welche Rolle von euch an Bord? Ich muss mich ja erst hier mit euch eingrufen. Wir haben ein relativ kleines Schiff. Die Schüssel nennt Star. Und wir machen da irgendwie alles. Wir segeln, werfen mal den Anker raus, holen ihn wieder rein und Jack kocht. Nicht Jack, das bin ja ich. Aber Zunge kocht gerne mal. Besonders beliebt bei uns. Sein berühmtes Zungenragout. Och, das klingt wunderbar. Pun not intended. Kleiner Wortwitz, aber es schmeckt wirklich gut. Okay. Und ja, ich freue mich, ja. Das klingt wunderbar interessant, Jack. Ich freue mich noch auf viele weitere Gespräche mit dir. Die sind so interessant. Du siehst, wie Juan de la Dizdacos bereits den Hafen verlässt. Oh, meine Herren, seht ihr das? Das ist unsere Konkurrenz. Wir müssen schnell auch die Säge setzen. Herr Mitch, bist du noch da? Natürlich bin ich noch da, du Pfeifendeckel. Mitch, magst du nicht mit uns kommen? Nein. Uns begleiten als nein, Mentor? Bringt mir den goldenen Dodo. Ich trinke in der Zeit was. Bringt mir den goldenen Dodo. Und wer als erster den goldenen Dodo hat und herbringt, der hat gewonnen. Der andere wird durchfallen. Ach, ich weiß. Wird die Schule verlassen. Verdammt, was ist die Dodo? Die Dodo. Was ist? Die Dodo ist ein Geheimnis für mich. Für mich. Für mich. Für mich nicht. Aber wir machen uns lieber schnell auf den Weg. Okay, Mitch, wir werden uns wieder sehen. Und ich werfe Ihnen einen entschlossenen Blick entgegen, den nur ein Franzose mit ganz komischem Akzent werfen kann. Das war geil. Das war stark. Oh, ich werde die goldene Dodo besorgen. Dodo. Und, ja, komm. Mach lieber los. Ich sehe schon, du hast nicht nur Mannschaftshandicaps, du hast doch selber Handicaps. Das kennst du. Und dann dreht er rum und geht halt. Gute Witz, Mitch. Okay. Männer, ich wende mich meinen Männern zu. Männer. Das war geil. Okay, Männer. Haben wir irgendwelche Navigationsmöglichkeiten in der Kabine, in der Kajüte? Gibt's eine Kajüte für mich? Natürlich. Ich bin Kapitän. Natürlich. Es gibt eine Kapitänskajüte für Sie. Wunderbar, ich schaue mir die Kajüte schnell an. Macht schon mal das Schiff bereit zum Ablegen. Was soll ich da tun? Leg ab. Okay, ablegen. Nicht die Klamotte. Nee, das nicht. Also die Anker einholen. Schief. Ablegen. Bitte was? Ich meine, Anker einholen, alles lösen, was wir brauchen, damit wir losfahren können, die Säcke setzen und das Schiff in. Legt einfach los. Ja, ich kenne das. Okay. Also man merkt, dass wirklich nichts gelernt auf der Schule. Spielt die Routine ab. Die Routine. Ich muss schnell in die Kajüte. Lass mir noch ein paar Minuten Zeit. Okay, Minute. Du kannst in deine Kajüte reingehen. Ja. Also ich zeig dir mal jetzt mal kurz einen Aufriss. Also nicht einen Aufriss, quasi eine Ansicht von oben. Von deinem Schiff, der Schüsselmünster. Okay. Nur mal ganz kurz, das ist jetzt nur so ein Verständnis. Hm. So, hier quasi wirklich, wie du es kennst, hier unten ist eine Tür und da kannst du halt, da ist dein Bereich, wo du dich ausbreiten kannst. Die anderen schlafen unter Deck. Die drei Jungs und hier ist halt dein Steuerrad und was halt alles dazu gehört. Ein Segel habe ich jetzt nicht drauf gemeint, nur die Masten und so weiter. Das ist unsere taktische Einsicht für später. Okay. So, okay. Ich gehe jetzt in die Kajüte. Du gehst in die Kajüte und siehst vor dir eine Karte. Die muss ich schnell holen. Okay. Ein Tisch, ein Bett. Kommt. Da ist noch ein Bett und ein paar Vorhänge vor dem Fenster und so. Okay. Hinten raus ist ein Fenster. Ach, schön, eine Fenster, da kann ich schön in die Ferne schauen und schön, ach, der Poesie natürlich frönen und das Meer ergründen, so wie ich es früher schon getan habe. Okay, ich bekomme gleich eine Karte. Ich glaube, wir haben keinen Platz mehr. Das wird langsam schwierig hier. Meistens ja mit rein die Sache, das ist eine gute Idee. Wir haben hier viele schön. Oh, jetzt habe ich die Würfel mit reingeworfen. Ja, das war nicht so schlau, Monsieur. Nicht so gut. Aber jetzt haben wir eine Karte. Robert hat wunderbar gebastelt. Sehe ich schon. Das und du würfelst jetzt mal bitte auf Navigation. Okay, ich würfel. Was du darauf alles erkennst. So, oder was du weißt überhaupt. Ich habe Orientierung 40. Ah, naja. Was? Orientierung, lass mich oder durchgehen. Lass ich durchgehen. Nee, Orientierung lass ich durchgehen. Okay, das ist eine 9, gell? Das ist eine 9, würde ich jetzt schätzen. Ja, das ist eine 9. Ja, du erkennst auf jeden Fall, dass... Was geht mit den Fahnen? Ich meine, die Fahnen sind ja schon drauf. Du weißt, wo du bist. Du bist hier in Crooked Island. Mhm. Und du... siehst halt die verschiedensten Städte, siehst du sowieso, aber jetzt kommt eben die Information, die du jetzt durch deinen, die du quasi weißt, durch deinen vergangenen Unterricht auch teilweise und halt durch deinen bestandenen Wurf gerade, dass verschiedenste Städte, logischerweise Orte auf der Karte, ich habe eine Karibikkarte gemacht, die die quasi zu verschiedensten Fraktionen gehören, sag ich mal. Mhm. Zum Beispiel, das müsstest du nur hier mitnotieren, weil das ist relevant. Das muss ich mir gleich aufschreiben. Dass ich ja jetzt mehr oder weniger für den abenteuerlichen Weg entschieden. Mhm. Piraterie. Und deswegen sage ich dir jetzt erstmal die, die alle in Besitz der Piraten sind. Mhm. Zum Beispiel... Andreas Island, also Andreas Island hier oben, nördlich von Nassau. Nassau und Tortuga, natürlich Klischee, muss dazu. Tortuga. So. Crooked Island ist eine neutrale Insel. Okay. Und Kingston ist auch eine neutrale Insel, also ein neutraler Ort. Aber Havana, Cayo Island und Cayman Island, die sind im Besitz der Krone. Also die finden Piraten nicht ganz so cool. Und ja, das ist jetzt dein Hub quasi, deine Welt, worauf du dich bewegst in diesem Abenteuer. Mhm. Und du machst dir bitte unten bei Anmerkungen noch auf deinem Charakter-Sheet eine 100 rein. Das ist die Moral der Crew. Okay. So, jetzt kommen wir langsam zu Spielmechaniken. Okay. Jetzt muss ich Sachen auspacken. So, du kriegst auf jeden Fall... Was habe ich das hingetan jetzt auf die eine? Ach, da. Du kriegst auf jeden Fall ein original Silber, ein originales Silber Piratengold. Geil. Als Münze. Schöne Münze bekommt. Du musst nämlich vor jeder Seeroute einen Münzwurf machen. Ah. Der bestimmte Sachen triggert. Entweder weiß oder grün. Okay, das sind jetzt unterschiedliche Karten hier. Ja. Die Robert jetzt ja bereitgelegt hat. Genau, ich mische nochmal durch ein bisschen, dass das noch. Kann sein, dass hier noch in Ordnung liegen. Deswegen will ich ein bisschen vermeiden. Den weißen. Es sind überall Totenschädel drauf. Ja. Totenköpfe quasi mit den gekreuzten Knochen, wie man es kennt. Es wurde viel gebastelt, meine Damen und Herren. Aber dazu später mehr in der Making-of-Folge. Ich merke schon, ja. Geil, auch mit den Aufklebern hier drauf. So. Okay, wir haben nochmal gemischt. So. Die weißen Karten sind Encounter. Okay. Seekampf, also Schlacht-Encounter. Random Encounter. Das sind Random Encounter. Und die grünen sind Ereigniskarten. Okay. Ja, das kann alles sein. Hm. So. Während du deine Seereise machst, quasi wirfst du eine Münze und danach entscheidet sich, was ist. Und zwar muss ich nochmal gucken, was ich als jetzt wie definiert habe. Ja, wichtig ist auch, dass du deine Mannschaft alle zwei Überfahrten mit Rum versorgst. Ein Rum. Okay. Ja. Das ist jetzt am Anfang noch nicht so relevant, während du noch deine kleine Pfeifencrew hast, aber das wird halt, müssen wir dran denken, das nicht zu vergessen. Okay. So. Ich werde dankbar, wenn du nicht auf meine Sachen luscherst. Ja, ich muss auch aufpassen. Echt? So. Ich könnte auch schnell was holen, dass das nicht so verdeckt ist. Hm? Dass das nicht so offensichtlich ist. Ja, kannst du die Karte ein Stückchen hier rüber tun? So, okay. Ich sag dir gleich, wie das noch definiert wird. Also, weil der Robert hat ja richtig ordentlich vorbereitet. Sieht man jetzt schon. Ich bin gespannt, das wird richtig umfangreich heute. Und intéressant, um es wie Jacques zu sagen. Jacques Roussel ist interessiert, was auf der Seefahrt alles so passieren wird. Ich werde hoffentlich mit meiner Crew viel Rüb, sagt man Rüb oder Rum? Rum. Vielleicht auch Rum. Das ist ein Gargoyle. Aber auch Rum. Rum für meine Crew besorgen. Robert hat eine schöne Trainer jetzt hier hingestellt. Ein Trainer. So, jetzt sage ich dir noch, was ist. Wo habe ich das hingeschrieben? Das ist halt, wenn Peter kann nur die Welt frei bereisen. Wenn du bei feindlichen Städten anlegst, was da passiert ist, wirst du dann noch erfahren. Okay. Das will ich jetzt nicht so verraten, sag ich mal. Hm. Denk dran, du bist auf der Suche nach dem goldenen Dodo. Und okay. Ja, habe ich das nicht definiert oder was? Steht wo gerade. Das ist halt immer, wenn du auf Masse guckst, gell? Wenn du alles guckst und. Ach ja, Zahl ist eine Ereigniskarte und Kopf ist ein Encounter. Das ist Kopf, ne? Ja, Kopf ist immer das Wappen eigentlich. Mhm. Ich habe Peter ein schönes 10-Mark-Stück gegeben, wie sich das gehört. Mhm. Okay. Gut, ich bin ja jetzt noch in meiner Kajüte. Ja. Habe mich ja jetzt erstmal orientiert. Ich gehe jetzt nochmal zu meiner Crew. Mhm. Die sind fleißig am Werkeln draußen und machen so alles los und machen die Leinen los und der Anker wird gehoben und die ersten Segel werden gesetzt. Auch meine wunderbare Crew, ich freue mich, dass ihr so tatkräftig schon am Machen seid. Ich lobe euch für diese wunderbare Moral hier entdeckt. Könnt ihr mir noch sagen, wie, welche Vorräte wir vielleicht an Bord haben? Haben wir doch irgendwas an Gold da? Was ist vorhanden? Bitte schnell. Bitte schnell. Bitte schnell, Jacques. Also Gold haben wir, wie soll ich sagen, unterm Strich nix. Ach, okay. Aber wenn wir noch irgendwelche Vorräte essen, Ruhm. Ja, natürlich, wir haben Chiss-Wiebak. Geil. Und das ist interessant. Ein bisschen Trockenfleisch. Und ja, so das Grundsätzliche haben wir. Wir haben sogar ein Fass Rum. Haben wir irgendwelche Waffen an Bord, um uns zu erwehren, vielleicht vor irgendwelchen Feinden? Ja, wir haben halt unsere Kanonen. Okay. sonst keine Schwerter oder irgendwas in der Form? Seppel? Leider nicht. Ach, das wäre... Wir sind Segler. Oh, das ist schade. Wir kämpfen nicht. Es wäre auf jeden Fall Trebell, hätten wir Seppel an Bord. Aber mal schauen, was uns noch begegnen wird. Männer, ihr habt schon wunderbar vorgearbeitet. Ich die Trebell schon wieder sehe. Trebell. Ich denke, wir werden zuerst Richtung Nassau. Okay. Segeln. Nassau. Also für die Zuhörer, ich werde auch die Karte natürlich uploaden. Ne? Das ist etwas nordwestlich von uns gesehen. Richtig. Wir machen uns auf den Weg. Okay. Und ich auf nach Nassau. Und ich droppe eine Münze. Nee, das war nicht richtig, oder? Der hat einen geilen Sound, hat er. Ein Kopf. Ein Kopf. Und du ziehst bitte ein Weiß. Ich ziehe einmal Weiß dort den Kopf. Schoner. Ein Schoner. Okay, unser erster Encounter. Ist unser erster Encounter geschieht. Schreibst du bitte auf. Die Schüssel Münster hat einen Angriff von 15... von 5, Entschuldigung. Eine Verteidigung von 5, 10 und Wendigkeit 10. Okay. Okay, und zwar ist das jetzt ein ganz rudimentäres Kampfsystem. Du würfelst auf Wendigkeit und dein Angriff wird dem Gegner abgezogen. Okay? Okay, Wendigkeit. Alles mit W20 dann demnach, gell? Oder? Mit einem... B20. Warte, nee. Warte mal, lassen Sie mich mal überlegen. Ja. Okay. Würfe ich mal eine 7? Ja, geschafft. Also was drunter werfen musst du quasi. Gut, okay. Okay. Also mach ich jetzt 5 Schaden. Du machst 5 Schaden. Okay. Mhm. Ja, da Schoner versucht anzugreifen. Warte mal, ich brauche ja auch ein B20. Was ist das denn für ein Quatsch? Ich habe ein WC. Ein WC. Ein WC. Hier ist ein B20. Oder? Ne, das ist ein B12. Entschuldigung, meine Damen und Herren. Okay, ich sehe, du hast verloren. Das war ja deine. Ich habe einen Beutel ausgekippt voller Würfel. Ja, du hast verloren. Oh. Oh. Mon Dieu. Ich nehme Sacre Bleu, nämlich. Den Würfel, Sacre Bleu. Sacre Bleu. Sacre Bleu. Ja, es gelingt. Und du kriegst 2 abgezogen. Das geht jetzt auf die Verteidigung, oder? Genau, auf die Verteidigung, richtig. Das ist quasi deine Lebenspunkte. Habe ich noch 13. Nimm lieber einen Bleistift, weil das werden wir heute noch häufiger machen. So. Ja, das ist wirklich für ein Pokémon jetzt. Jetzt bist du wieder dran zum Angreifen. Eine 20, das ist schlecht. Leider nicht. Der Schoner greift an. Er trifft und zieht ja 2 Punkte ab. Ich mach's jetzt erstmal so hier. Sacre. Sacre. Ach, du bist dran. Entschuldigung. 6 passt. 6 passt und du hast den Schoner besiegt. Schaust du mal genau auf die Karte. Da steht nämlich drauf, so, ja, wie viele Beutewürfe du brauchst. 3 Beutewürfe. Okay. Dafür. Kriegst du 3 Beutewürfe. Sind leider recht dunkel geraten. Oh ja. Aber... Da siehst du halt, was du halt jetzt gewinnen kannst. Okay. Die Karte kommt jetzt komplett aus dem Spiel oder wieder was? Mit der Schoner? Die kommt runter. Also beziehungsweise wird die dann durchgemischt, wenn die fertig sind. Okay, ich guck gerade mal den Beutewürfel an, was da so drauf ist. Die sind alle identisch. Ist alles dasselbe drauf. Okay, also auf jeden Fall Ressourcen. Was dafür? So, schauen wir mal. Einmal gibt's hochprozentige, sehe ich schon. Das Hochprozentige, genau, das ist rum. Das rum? Das ist Gold und das ist Holz. Okay. Es ist, halt leider sehr dunkel geworden. Ich habe mich danach auch geärgert, aber ja, gut. Ist halt jetzt so. Und das heißt jetzt, ich bekomme ein das Gold. Das ist ein Gold. Okay. Das kannst du dir jetzt dein Lager aufschreiben. Ein Gold, das ist ja jetzt zwei rum, logischerweise, weil du hast noch rum. Mhm. Ein Gold und ein Holz. Okay. Ach Männer, das war eine gute Ausbeute. Ihr habt glorreich gekämpft. Ich bin stolz auf euch. Oh. Okay. Okay. So, lasst uns schnell. Aber die wirst du noch ein bisschen häufiger brauchen. Auf nach Nassau. Okay. Du fährst nach Nassau. Kommst auch rein. Okay. Männer, legt an. Ich muss diese Ort betreten. Kannst du machen. Okay. Ich sichere das Bad. Achso, jetzt ist natürlich ein Rum weg, gell? Nee, alle zwei Runden. Das ist schon mal gut. Okay. Aber das erhöht sich dann, wenn deine Crew wächst. Mhm. Okay, Männer, ihr passt auf das Boot auf. Ich schaue, dass ich etwas erfahre über die goldene Dodo. So, ich gehe. Okay. Ich gehe von Bord. Die dürfen ja nur an Bord bleiben, ne? Die haben die kriegen nur Landgang. Obwohl, die können schon verlassen auch. Mhm. Also die... Im Endeffekt, also einen lasse ich auf jeden Fall auf dem Schiff. Ja. Ja gut, das bedeutet ja nicht, dass die auch einfach dann mal runtergehen. So. Ja, ich überlege gerade, ob das jetzt sinnvoll ist. Wenn das ist halt auch dumm. Ja. Ich überlege gerade, also irgendwie einen würde ich auf jeden Fall auf dem Schiff lassen, zum Sichern. Ja. Und sonst, die anderen könnten ja vielleicht auch Informationen beschaffen. So. Da der ältere Mann schlecht Informationen beschaffen kann, lasse ich den auf dem Schiff. Okay. Sünge, du bleibst bitte hier, um die Schiff abzusichern. Okay, und bleibt da. Kümmerst dich um alle Belange, falls etwas mit dem Schiff nicht in Ordnung ist. Mhm. Wir haben ja Holz da, falls irgendwas ausgewechselt werden muss. Holz. Du kannst auch befehlen zu sagen, dass sie das Schiff reparieren sollen. Ist das Schiff... Wie gesagt, die drei sind Mädchen für alles. Also sie können. Ach, stimmt, ich habe ja jetzt Schaden abbekommen. Ja. Du hast Schaden abbekommen, ja. Stimmt. Ich brauche eine Reparatur für unser Schiff. Männer, wir wollen ja gut weiter segeln können. Deswegen muss die Schiff repariert werden. Wir haben heute erbeutet. Bitte kümmert mich drum. Ich möchte bitte das... jetzt habe ich ja 10 Seiten aufgemacht. Ich möchte gerne eins. Kümmere dich bitte drum. Repariere die Schiff. Überhaupt nicht rassistisch, oder? Okay. Okay, Resüne, du passt an Deck auf, dass alles in Ordnung ist. So, und einfach nur genickt. Und Jacques, du gehst von Deck, du kriegst Landgang, weil du so super aufgepasst hast auf die Schiff. Müssen wir ja den Namen nochmal aufschreiben. Okay, Landgang. So, bitte beschaffe einfach Informationen. Kümmere dich drum, die goldene Dotto. Wenn du auch irgendwas sagst über die goldene Dotto, dann muss ich es ein Toto? Wissen. Und wenn nicht, dann kümmerst du dich vielleicht um neue Rekruten. Wir brauchen Leute für an Deck, dass wir uns besser erwehren können. Meinst du Kämpfer? Ja, Jacques. Da kenne ich mich nicht aus. Och, merde. Jacques, was? Enttäusch mich. Ich habe keinen Bart. So. Jacques. Berthe, was? Jacques, du bist... Ich mag dich, ich schätze dich sehr, Jacques, aber das macht nicht... Schätze? Das macht nicht... Ja, Schätze, wir brauchen viele Schätze. Kümmere dich um Schätze. Okay. Er geht los und sucht Schätze. Wir treffen uns später wieder. Ah ja. So, okay. Genug davon. Jetzt schaue ich mich erstmal um hier im Hafen. Ja, also, du hast einen Hafen vor dir. Und Hans gibt's noch. Der, das ist ein Hafen halt, gell. Da sind verschiedenste Schiffe, da ist das Leben, es sind kleinere Märkte, also so ein kleinerer Markt dran, da ist eine Schenke dran, da ist eine Schenke und auch ein Händler ist da, und so weiter und so fort. Ja. Kennst du gleich. Ich nehme auf jeden Fall das Goldstück mal mit, von Deck mit. Das ist quasi universal. Also das Gold, die Ladung ist, die hast du quasi immer mit dir mit. Die kannst du quasi, die kannst du quasi frei handeln, weil du hast ja auch deine Sklaven, sag ich mal. Da sagst du einfach hier, holst von der Schlüsselmünze ab und das ist gut. Also das geht schon seinen Gang. Okay, ich gehe mal zu dem Händler erstmal. Besuch den mal. Guten Tag, mein Freund. Oh, bonjour, geehrter Händler. Ich bin einer der 7 Luigi-Brüder. Luigi? Luigi, pass auf. Bonjour, mein Name ist Jacques Roussel. Hallo, Mr. Roussel, Captain Roussel. Ich sehe Captain Roussel. Ein wunderschönes Schiff habt ihr da. Ach, du hast übrigens eine Brick. Deine Schiffsart ist eine Brick. Eine Brick. Ja, aber das ist nicht relevant eigentlich. Das ist halt einfach nur, dass du weißt, was du für ein Schiff hast. Okay, das ist eine Brick, sehr geehrter Luigi. Ich kenne da ein altes englisches Lied. That's a brick in the wall. Das klang sehr brick. Dieser schöne Vorschlag. Mir fehlt aber noch etwas der Überbrick über Ihr Angebot. Was haben Sie denn schönes da? Ah, ich handle mit fast allem eigentlich. Ich habe Rum, ich habe Eisen, ich habe Holz, ich habe Gold. Ich kann halt Sachen noch ankaufen. Ja, interessant. Verkaufen Sie vielleicht auch Informationen? Informationen? Was für Informationen? Vielleicht haben Sie, sehr geehrter Herr Luigi, vielleicht haben Sie irgendwann schon mal gehört von einer Art Dodo in Gold. Ich rück jetzt näher ran. Den goldenen Dodo. Haben Sie davon gehört? Natürlich habe ich davon gehört. Ich habe gehört, dass der goldene Dodo ist. Kennen Sie nicht ein Dodo? Ich vermute, die Tiere. Ist das Le... Ich hätte fast oui gesagt, aber das ist falsch. Ist das Le Tier? Der goldene Dodo? Ist ein Tier. So. Nur mit so einem Nicken. Ist ein Tier. Noch für die Klärung der Tatsachen, waren das ein echte Tier, die vergoldet wurde lebendig, oder ist das einfach eine Nachbildung eines Tieres in Form gegossenes Gold? Ich möchte noch die Legende genauer erfahren. Man sagt, es ist ein Tier. Es ist ein Tier, okay. Ein Tier. Ich bin gespannt auf diese goldene Dodo. Haben Sie auch irgendwelche Anhaltspunkte, wo ich diese goldene Dodo finden könnte? Der Dodo ist ein legendärer Tier. Okay, ich sehe. Meinen Sie, ich weiß, wo das Führung ist? Ich bin neutral, ich bin Schweiz, ich Swiss. Swiss? Ich bin Swiss. Meinen Swiss. Sie? Meinen Sie, dass ich weiß? Okay, ich danke Ihnen soweit, Mr. Luigi. Ich werde mich noch etwas umschauen. Vielen Dank für Ihr Angebot. Es ist sehr prächtig. Prächtig. Ich danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und verlasse das Café. Auf Wiedersehen. Das wäre ein Arschloch. Worüber? Okay, ich gehe weiter, ich schaue mich etwas um. Ja. Und geh mal zur Schenke. Okay. Die Schenke abgeschlossen. Oh. um diese Uhrzeit. Wie spät ist es denn? Oh, ich habe gar keine Uhr. Was ist das für ein magisches Instrument, von dem ich da rede? Ich habe wahrscheinlich wieder geträumt. Uhren gab es damals schon. Ich habe wahrscheinlich wieder geträumt, aber ich habe keine dabei. Leider. Ich schaue mich noch um, was gab es noch in der Affen? Ich habe einen kleinen Markt. Okay, dann gehe ich nochmal zu dem Markt. Ja. Was gibt es da noch so für Leute? Da gibt es ein bisschen um. Also so viele, viele einfache Leute ebenso, die halt ihr täglichen Bedarf dort kaufen. Also es ist eher so ein täglicher Bedarfshandel. Okay. Von wegen, Fisch und so kennst du ja. Und ein paar Gemüse, aber so ganz, also so richtig krüppliches Gemüse. Und Topfwaren und so ein Kram. Und halt so täglicher Lebensbedarf eigentlich. Okay, gut. Okay, fällt mir irgendwie eine Person auf, die irgendwie interessant sein könnte oder wo ich denke, die könnte für die Crew interessant sein? Irgendwas? Nee. Alles normal. Für dich wirkt alles normal. Okay. Ist da so ein Obsthändler oder sowas dabei, irgendwie sowas? Ist dabei. Irgendwie jemand, der sich ein bisschen mit Essen auskennt, so? Ja. Okay, geh ich da mal hin. Oh, bonjour. Hallo, erstmal. Guten Tag, mein Freund. Mein Name ist Raimund. Und ich habe hier wunderbares Essen. Verschiedene Dinge. Leckere Sachen. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Das klingt... jetzt bin ich etwas aus meinen Akzenten gerade. Sie haben mich so beeindruckt mit Ihrem Akzent. Also, ich sage es mal so. Als ich damals anfing, mit solchen Sachen zu handeln, ich habe sie alle geholt. Die ganzen Brasilianer, die arbeiten mir jetzt auf der Plantage. Die machen eine gute Arbeit, die machen einen super Job. Das klingt sehr interessant. Mein Name ist Jacques Rousset. Wie ist Ihr Name? Habe ich schon gesagt. So. Ich habe ihn Bubkopf. Bubkopf. Nein. Bip. Raimund heißt er. Raimund, ich habe den Namen vergessen. Sie haben so viele interessantere Sachen. Interessantere Sachen gesagt. Als Ihr Name. Möglicherweise, wenn Sie so viele Mitarbeiter haben, haben Sie vielleicht einen Brasilianer, der über ist, den Sie nicht mehr gebrauchen könnte. Wie soll ich sagen? Ich meine, ich bin ja auch nicht auf der Wurstsuppe hergeschwommen. Ich sage dir, ich würde so einen Brasilianer, kannst du locker, 20 Gold verlangen. Oh, 20 Gold, das ist ja ein Wucher. Was? Ein was sagst du? Wucher? Wucher? Woche. Wucher? Ach nee, das ist aber der Gutschein. Aber es ist doch erst Montag. Oh. Ich schlage Ihnen folgendes Geschäft vor. Ich gebe Ihnen einen Rum und Sie geben mir eine Mitarbeiter. Ich sage nein. Doch, und wenn ich die Angebot noch erhöhe um eine Gold? Raimund sagt nein. Oh, das ist schade. Kannst du mal Feilschen werfen? Stimmt, Feilschen kann ich ja noch. Okay, nochmal. Ach, 51. Ich hab 35. Das ist toll, wie du Feilschen kannst, aber ich sage nein. Oh, das ist schade. Vielleicht ein anderer Mal. Ich danke Ihnen, Raimund. Tschüss. Raimund? Mach Idiot. Okay. Dann schaue ich mir noch ein bisschen um. Gibt es irgendwie am Hafen irgendwie so Hafenarbeiter oder so, die da irgendwie rumlungen? Ja, da gibt es halt so Träger. Leute, die Schiffe entladen, Schiffe beladen. Ja. So was gibt es da. Gibt es da irgendwie noch jemanden, der das koordiniert? Also einer, der ein bisschen wichtiger aussieht oder sowas? Also es läuft jemand rum. Also steht da einer mit so einem, wie so ein Klemmbrett, also wie so ein Brett, ein Schreibbrett. So ein portables. Und schreibt. Gehe ich zu dem mal hin. Bonjour, Monsieur. Mein Name ist Jacques Rousset. Hallo. Sie sehen hier meine wunderschöne Brick. Ich habe sie direkt im Brick quasi. Ja. Und ja, ich bin auf der Suche Ach, jetzt wenden Sie doch Ihre Blicke mal nicht auf diese Tableau. Mhm, ja. Ach, Sie sind sehr... Ja, guck dich an. Sie sind sehr aufgeregt, mhm, habe ich das Gefühl. Alles gut. Ihre Puls. Er beißt von was zu essen ab. Schnell in die Öhe. Alles in Ordnung. Nö, okay. Ja. No. Also, wie war Ihr Name? Ich habe nicht verstanden. Ah, interessant. Ja. Ich, Herr, ja, ich möchte Sie fragen, haben Sie vielleicht irgendwelche Mitarbeiter? Ich suche gute Männer für meine Crew. Ich habe einen weiten Weg noch vor mir. Ich bin Träger. Träger. Was wollen Sie für einen Träger? Ich habe nur Träger. Das ist sehr... Ach. Träger, ja. Hosenträger? Nein. Das ist ja schlimm. Du siehst, dass er einen Gürtel trägt. Haben Sie vielleicht auch etwas über Goldene Dodo gehört irgendwo? Ihre Tableau? Ja. Nö. Nee. Ach, schade. Nee, ja. Okay. Ich merke, das ist ein einseitiges Gespräch, eine Einbahn. Findest du? Nein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja. Schade. Ja. Ach. Tschüss. Merde. So, okay. Liegen noch andere Schiffe im Hafen? Also noch Piratenschiffe sind es noch hier? Nö. Also kleinere Handelsschiffe und so. Handelsschiffe. Okay. Potenzielle Beute für dich. Okay. Gut, dann werde ich den Hafen erstmal wieder verlassen. Ich gehe zurück zu meiner Crew. Okay. Ich hoffe, Jacques hat es schon zurückgeschafft. Stupid Jack hat es zurückgeschafft und hat was in der Hand. Oh. Captain, ich habe meinen Schatz gefunden. Was hast du doch da, Gerr? Und er streckt sie nach vorne und hat so einen Stein. Ein Stein? Oh. Ist das ein Stein? Was? Oh. Das ist ein Stein. Jack? Stupid? Ach, Jack. Geht schon wieder diese Diskussion aus. Jack. Ich wünsche dir einen guten Jack. Danke. Okay, behalte die Steine. Das ist eine sehr interessante Stein. Ich sehe da vier Möglichkeiten drin. Möglicherweise wird er dir irgendwann mal von großem Nutzen sein. Es könnte der Stein der Weisen sein, wie manche Menschen zu sagen pflegen. Lecken? Ja, leck am Stein. Vielleicht etwas. Er leckt am Stein. Vielleicht etwas Salz drin. Okay, Männer. Okay, es ist doch kein Stein. Ich muss euch sagen, was ist es dann? Ich glaube, ich habe ihn gefunden auf der Straße. Vielleicht hat eine Kutsche ihn verloren. Sehr gern. Du nimmst ihn in die Hand. Ja. Also du kriegst ihn, er gibt ihn dir. Schau nur mal genau an. Ja. Guck mal, würfel mal auf Wissen. Der Bund, W20. Weil du hast ja keine Steinologie. Sieben. Du erkennst, dass es ein getrockneter Pferdeapfel ist. Oh, Jacques. Oh, merde. Jacques, meine ich. Jacques, viel Spaß damit. Danke. Beeilt ihn, den hast du dir verdient. Es ist, wie man sagt, manchmal findet man das Gold auf den Straßen. Okay. Okay, Männer, macht das Schiff klar. Und sie setzen sich in Bewegung. Ach, wir reisen weiter nach Norden. Nach Andreas Island. Andreas. Okay, dann weißt du, was du zu tun hast. Ich flippe eine Coin. Es ist wieder ein Encounter. Encounter. Oh. Achso, ist das Schiff jetzt repariert? Ja. Okay. Jetzt muss man 15. Hat auch nichts gekostet. Hat es kein Holz oder so verbraucht? Nee. Okay. Ich kann auf jeden Fall dann jetzt auch einen Rumschimmerig machen. Mhm, genau. Dass man das nicht vergessen. Genau, richtig. Okay. Gut. Ich habe das mal für dich rumgedreht. Du siehst jetzt, was für ein Schiff auf den Ort. Das ist auch eine Brick. Mhm. Männer, ich habe eine Brücke im Blick. Wir müssen sie besiegen. Okay. Wir sind auch eine Brücke. Mal sehen, wer es mehr brickt. Auf dem Meer. Merd. Macht euch bereit. Ja, du darfst anfangen. Wer ist hier der Bringer? Ach, ist eine 3. Habe ich gewürfelt. Genau. Also treffe ich mit 5? Genau. Ich treffe mit 7. Nein, das wird nämlich schon heftig. Du kannst auch übrigens aus. Du kannst auch übrigens aus Kämpfen flüchten. Das darfst du. Gut, die kriege ich nicht niedergerungen. Kann ich nur fliehen? Männer! Heute werden wir. Männer! Heute werden wir fliehen. Morgen werden wir die Sieger sein. Werden wir ziehen. Schnell. Okay. Weg von ihr. Weg von ihr. Ich kann diesen Anblick nicht ertragen. Okay. Du. Tu mir mal einen Gefallen, mach mal so ein paar Münzwürfe. Ich will einfach mal wissen, ob immer ein Kopf rauskommt. Hm? Und woran das liegt? Kopf. Okay, ich würde gleich eine andere Münze. Was ist denn das, ey? Hä? Ja, da war ich schon mal noch eine andere. Okay, ich habe gerade original einmal Zahl geflippt. Geflippt. Ausgeflippt. Okay, jetzt war noch mal Zahl. Kopf. Leute, das ist wie verhext. Kopf. Okay, dreimal Zahl. Probier mal den. Das ist Kopf? Ja. Ich habe jetzt bitte 20 Sechstücke gegeben. Zahl, okay. Sieht schon besser aus. Kopf. Ja, das ist, irgendwas stimmt damit so nicht, ey. Zahl. Okay, die hat eine, das ist eine Betrügermünze, habe ich festgestellt. Deswegen sind wir schon zum zweiten Mal eine Entgauter Betrügermünze. So. Okay, da sind jetzt geflüchtet. Okay. Gut. Männer, wir wollen nach Andreas Eidlin. Oh. Ja, du kommst natürlich an. Klar. Okay. Bist ja geflüchtet. Hast dich wie eine Sissi hast du dich. Manchmal muss man, in Frankreich gibt es ein Sprichwort, bist du nicht fähig zu schlagen auf der See, Ade. Dann heißt es Ade. En français. Enchanté. Okay, du kommst an. Okay. Gut. Ach Männer, wir wurden schwer verwundet. Unsere schöne Brig wurde schwer getroffen. Das muss unbedingt repariert werden. Bitte kümmert euch drum. Okay. Sehr gut, Angst. Du kümmerst dich drum. Stupid Jack. Du bleibst bitte diesmal hier. Kümmerst dich drum, dass alles in Ordnung ist. Okay. Und ich möchte gerne Sünge dich drum bitten, einen Landgang zu machen. Geh etwas spazieren. Schau, ob du etwas Interessantes erfahren kannst. Du schaffst das. Ich habe großes Vertrauen in dich, Sünge. Okay. Er nickt. Gut. Dann verlasse ich auch das Schiff zum okay. Landgang. Jo, Hans macht seinen Kram. Da hörst du ihn schon fleißig hämmern. Genau. Okay, du bist am Land. Schau mal rum wieder. Du siehst verschiedenste Stege. Hm? Einen kleinen Markt. Hm? Ein Händler. Wisst ihr, worauf das hinausläuft? Und eine Taverne. Okay, ich gehe mal zur Taverne. Okay, die Taverne ist geschlossen. Dann gehe ich zum Händler. Zum Händler? Ja. Zum Wendler. Zum Wendler. Hallo, mein Herr. Mein Name ist Luigi. Bonjour, ich habe deinen Bruder getroffen in Nassau. Ah, okay, Luigi. Er hatte den gleichen Namen. Ja, Luigi, mein Bruder. Seid ihr Zwillinge? Wir sind Siebenlinge. Siebenlinge? Gleich sieben? Oh. Siebenlinge, ja. Die arme Mutter, die arme Mama. Aber sie hat euch gut zur Welt gebracht. Ich sehe, ihr seid stattliche Händler geworden. Und ich möchte dich fragen, lieber Luigi. Ja? Was hast du im Angebot? Ich habe im Angebot Rum und Eisen und Holz. Hast du vielleicht auch etwas im Angebot, was man nicht einfach kaufen kann? Vielleicht eine goldene Dordor? Ein was? Ach, vergiss es, Luigi. Es war schön mit dir. Okay, tschüss. Oh, gut, ich verlasse es wieder. Ich gehe zurück zum Schiff. Wirklich? Okay. Okay. Und unterwegs gucke ich mich nochmal kurz um. Ja. Der fällt was auf, was merkwürdig aussieht auf dem Markt. Auf dem Markt? Ja. Okay, geh da mal hin. Du siehst, dass da ein Mann und eine Frau heftig streiten. Mhm. So richtig mit Gewalt tätig werden. Okay, ich gehe näher ran, versuche erstmal zu horchen, um was es geht so. Beziehungsweise wer? Bitte? Ich gehe erstmal näher ran. Also, ich horche erstmal, was da gerade abgeht. Ja. Was der Inhalt des Streits vielleicht ist. Du kleines Arschloch, sagt die Frau zu dem Typ. Du kleines Arschloch. Hast du schon wieder das ganze Geld für Kaffee ausgegeben? Ja, das habe ich, aber Schatz. Du Arschloch. Ich hau dich auf die Fresse. Und die Frau. Du siehst, wie gewaltig ich sie noch. Dass sie ihn anfängt zu vermöbeln. Und er orientiert sich an die Leute. Helft mir, bitte. Helft mir. Okay, ich schreite ein. Ach, helft diesem Arschloch nicht. Helft lieber mir, ihn auf die Fresse zu hauen. Ich schreite ein, geht dazwischen. Ja. Versuche irgendwie. Was bist du denn jetzt? Ich versuche irgendwie die Frau aufzuhalten quasi. Ja, wer bist du denn? Och, Mademoiselle. Hallo, mein Name, ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin Jacques Roussel. Oh Gott. Jacques Rossetti. Rossetti? Das klingt ja wie eine Schlagersänger. Verpfeif dich. Halt dich aus unserem Streit raus. Das ist mein Mann. Och, ich habe das Gefühl, ich sehe hier auch eine Form von äußerlicher Gewalt. Das kann ich nicht so tolerieren. Ich hasse Gewalt. Ich meine, ich bin Pirat. Aber, ich hasse Gewalt. Ich hasse. Aber ich muss sagen, das kann ich nicht tolerieren. Das ist Ihr Mann. Sie können doch nicht Ihr Mann vermöbeln. Vermöbeln. Das ist doch nicht statthaft. Sind Sie verheiratet oder irgendwas in dieser Form? Es ist mein Mann, du Trottel. Das klingt schlüssig. Sehr präzise formuliert. Präzisement. Aber trotz allem kann ich nicht zulassen, dass Sie Ihre Mann vermöbeln morgen. Okay, du Schlaffi. Pass auf, wir machen es folgendermaßen. Arm drücken. Arm. Arm drücken. Arm drücken. Arm drücken. Ich merke schon. Sieht schon, dass sie sich orientiert, dass sie sich ein Fass sucht, wo ihr euch beide auflegen könnt. Mhm. Das ja, so. Folgendermaßen sieht's aus. Du. Wenn ich dich schlage, dann hältst du die Fresse. Und gehst. Darf ich vorschlagen, dass ich einen Kämpfer meiner Wahl zum Amtrücken schicke? Reißt gleich der Geduldsfaden. Okay, dann nehme ich die Herausforderung an. Mademoiselle de la Muscle. Amuscle. Okay, ich entblöße so meinen Arm so und zeige einfach das. Was ich habe, so. Wie bist du so konstituierlich? Na, eher so Ariel mit etwas Lachs. Okay. Ja, sie ist halt wirklich so, sie ist eine schlanke Frau, eine durchaus attraktive Frau, so wirklich rau. und ist halt auch ganz gut trainiert. Mhm. So. Du kannst mal auf Handeln würfeln. Auf Handeln? Handeln, na klar. Auf Hanteln. Hanteln. So. Ihr bereitet euch vor. Eine 5? Eine 5. Okay. Mademoiselle. Bevor wir hier den Ringkampf angehen, möchte ich Ihnen sagen, dass, dass ich das eigentlich nicht möchte. Ich bin ein Mann der Wortgewandtheit. Bitte. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht alles dran erinnern. Wir haben gerade original einen Griff Und sie greift schon an. Eine starke Frau. Sie sind unglaublich. Sehr unglaublich. Was hier passiert? Sie haben eine Muskel. Sie trinken nebenbei noch einen Schluck aus der Flasche. Sie haben eine Muskel. Ich glaube nicht. Sie kämpft. Sie drücken wie eine Mom. Eine Mom. Cool. Aber wissen Sie was? Was ich mit meinen Brüdern früher geübt habe? Hör auf zu quatschen. Das war der Ringkampf. Ich spreche ja gleich ab von morgen. Und du merkst, wie sie langsam nachlässt. Ja. Und dass du gewinnst. Nicht auf die Karte. Und du hast gewonnen. Du hast sie besiegt. Das mach. Und sie schaut dich jetzt auf einmal ganz anders an. Das ist ein Schleifchen. Ich bin übelst ins Schwitzen gekommen, ey. So eine kleine Muskel. Darstellung in akustischer Form. Man eigentlich nur. Und du merkst, dass sie schaut dich jetzt ganz anders an. Hm? Sie dreht sich rum zu ihrem Partner, also zu ihrem Mann, und macht so Kusch! Und er und er rennt übelst weg, also sie zuckt zu mir. So. Jetzt erstmal zu dir, Jack. Ich wollte diesen Schlaf hier eh schon immer verlassen. Ich werde ihn jetzt nicht mehr umbringen. Aber ich habe gesehen, wie du hier mit deinem stolzen Schiff angekommen bist. Brauchst du noch eine nicht ganz so starke Frau wie du, aber eine starke Frau? Gerne, Mademoiselle. Wie ist dein Name? Mein Name ist Willis. Willis. Ja. Sie hat doch nur so einen Muskel, also so einen Tanktop an. Mhm. Nee, nicht ganz. Sind Sie eine Tanktop-Dame? Bruce Willis. Bruce Willis. Ich hole noch schnell meinen Kram. Und dann sehen wir uns. Okay, Willis. Ich möchte dich an Deck haben. Okay, gib mir 5 Minuten. Und sie rennt los und holt sich ihre Ausrüstung. Okay. Ist der Mann noch da, der Typ? Der ist Kusch gegangen. Ach, der ist weg. Stimmt. Der ist Kusch gegangen. Okay. Gut, ich schaue mich nochmal um, ob rundherum die Leute irgendwie noch komisch gucken oder sowas. Da gucken die komisch. Okay. Ich gesehen, da ist eine richtige Menge rundherum gewesen. Okay. Und die gehen so weiter. Gucke ich mich nochmal um. Das ist die Kraft der Schisselminster. Ihr habt heute gesehen, was die Crew vermag. Die Russell-Bande hat es geschafft, eine neue Mitglied zu akquirieren. Und diese Frau ist unglaublich. Ihr habt gesehen, was sie für Muskel hat. Amuskel. Eines Tages wird die Russell-Bande den goldenen Dodo finden. Goldenen Schnatz. Und wer weiß, ihr werdet noch von uns hören. In der ganzen Karibik. Arrrr! Machen die. Arrrr! Ich mach auch so zurück mit gebrüllt. Das ist der Jacques Russell Terrier. Geil, der war gut. Jacques Russell Terrier. Jacques Russell Terrier. Terrier. Okay. So. Ach, ich begebe mich zurück zu meiner Mannschaft. Ja, und du bekommst ein neues Crewmitglied. Geil. Ein Crew ohne Glied. Geil. Hat doch gleich was Rotes angezogen, ja. Passt gleich zur Crew. Zur Crew. Schön Säbel dabei. Genau, es hat ein Säbel dabei und eine Kanone. Geil. Ja. Super geil. Was ist das? Ich habe ja auch einen Säbel, sehe ich gerade. Theoretisch nur. Eigentlich? Du hast einen Säbel. Der war in deiner, den hast du in deiner Kapitänskajüte gefunden. Scheiße. Ein Säbel. Okay, Männer. Es wird gleich noch eine neue Rekrutin an Bord kommen. Oder ist sie schon da? Das hat sie mich überholt. Ach, Willis, da bist du. Willis. Ich winke so zu, ja. Hallo, Willis. Oh Gott, was habe ich getan? Willis. Oh. Dein Name klingt wie Vlies. Lassen wir dies. Ich möchte weiter segeln, Männer und Frauen. Ach. Okay. Ich brauche einen neutralen Begriff. Wo soll es hingehen? Jack. Okay, Jack. Dein Boot ist übrigens wieder ganz. Ach, sehr schön. Das Männer hat das irgendwas gekostet. Da mussten wir irgendwie unser Holz verbrauchen. Nein. Sehr schön, ihr seid sehr sparsame Feen. Das stimmt. Ich möchte euch als Zauberfeen bezeichnen. Ich bin sehr stolz auf euch, wie ihr macht. Ihr seid meine Russell-Bande. Mit deinem neuen Crewmitglied wächst übrigens dein Rumverbrauch auf 2 alle 2 Runden. Wow. Männer, wartet noch einen Moment. Ihr könnt schon mal euch bereit machen. Wir werden gleich weiter segeln. Ich muss noch ganz schnell von Deck. Okay. Gehen wir schnell runter und gehen wir schnell zu dem Händler. Zum. Ah, mein Freund. Ja, Luigi. Hallo, Jack. Du hattest doch eine Flasche von dir rum, die so schön hat geprügelt in meine Pappenappel. Oh, Fehler, lässt mir doch nichts aus. Ja, du brauchst ein Fass rum. Oder 2. Oder 3. Oder 4. Was kostet eine Dirum? 2 Gold. 2? 2 Gold. Hab ich, Entschuldigung, ich glaube, meine Ohren haben gerade schlecht gehört. Hab ich da gerade 1 verstanden? Richtig, du hast 2 verstanden. Ja, Luigi. Was machst du? Ich habe eine Familie zu ernähren. Ich habe ganz viele Brüder und die haben bald ist Weihnachten irgendwann, irgendwie und dann ist alles gar nicht so einfach und dann natürlich die Steuer, kennst du, Steuer, Piratensteuer, wir sind hier auf einer Pirateninsel, aber Piraten haben auch Steuer, die wollen zum Beispiel Alter, was immer schneller beim Luigi, ich verstehe. Ich lege jetzt einfach diese Goldmünze auf die Tresen und nehme die rum mit. Ich habe ja noch ihre Falschen. Ja, probier mal. Talent. Die Schnauze. Scheiße. Leider nicht, mein Herr. Ich muss darauf bestehen. Ich kann Ihnen aber auch ein etwas anderes von Ihrer Ladung abnehmen und bekommen Sie. Was interessiert dich? Ich habe eine Rum kann ich dir nicht anbieten. Ich will nämlich noch eine Rum dazu haben. Ich habe noch eine Holz. Ein Holz? Okay, das könnte ich nehmen. Das ist halt Borat mittlerweile. Das könnte ich nehmen. Okay, dir. Ein Holz gegen eine Rum. Hä? Nein. Gegen ein Gold. Ach, natürlich eine Gold. Okay. Ich nochmal gehofft, dass ich es vergessen hatte, nach dem Motto. Das gute Stück. Okay, also da. Das ist quasi jetzt wie bargeldloser Zahlungsverkehr. Du bist jetzt im Besitz von einem Gold mehr, von einem plus 1 Gold minus 1 Holz. Minus 1 Holz plus 1 Gold. Ach so, okay, genau. Gut, jetzt kann ich es bezahlen. Okay. Jetzt könntest du den Rum bezahlen. Okay, gut, dann nehme ich die Rum. Okay. Als Borat gefällt mir lieber. Als Borat beim. Luigi, ein bisschen wie Borat. Wow. Okay, dann bekommst du einen Rum von mir. Ich lasse ihn auf dein Schiff liefern. Sehr schön, dann habe ich... Träger! Das ist sehr schön, Luigi. Das war ein sehr ruhmreiches Geschäft. Ich mache mich dann auf den Rückweg. Du bist sehr lustig, aber auch sehr dumm. Das sieht vielleicht König ins Schloss. Die ungeübte Auge so. Kleine Frage. Die Profi-Auge. Hat dein Boot einen Muschi-Magnet? Ich weiß nicht, aber möglicherweise könnte das noch passieren. Ich habe aber eine Brick. Eine Brick. Eine Brick. Eine Brick klingt klick, bringt klick. So, okay, ich gehe zurück. So, ich gehe zurück. Geh zurück. Zurück. Zurück. Okay, eine Brick zurück, ja. Hallo, Chef. Hallo, Ruselbande. Das Schiff schon bereit gemacht. Alles bereit. Sehr schön. Wir haben mehr rumgekriegt. Sehr gut. Cool. Sehr gut, damit schaffen wir es, den weiten Weg nach Dorduga anzugehen. Okay. Dann segelt er los. Macht das Schiff klar. Achso, es ist aber ganz, ne? Ja, es wird auch 15. 13, 14, 15. So, jetzt. Auf geht's. Jetzt wünscht mir Glück mit der Münze. Kopf. Ein Encounter. Eine Fregatte. Alter. Ich glaube, da brauche ich gar nicht zu versuchen. Okay. Also, das wird sehr nur ein Beutewürfel. Okay, du willst also dran vorbeifahren, einfach. Ist mir egal. Das ist, ich glaube, den Encounter. Die Fregatte ist halt das größte Encounter-Schiff, was es gibt. Mhm. Halt. So. Nee, sag ich dir einfach mal als Fairness. Versuche ich gleich, einen Bogen drumherum zu machen. Okay, ja, du kannst einfach an denen vorbeisegeln. Alles cool. Mein Schiff ist wendiger als eure Fregatte. Der Wendigo. Okay, du kommst in Tortuga an. Tortuga. Wen habe ich hierüber gehört? Du siehst vor dir Anlegestehen. Ein Markt. Ein Händler. Also warst du fertig. Warte mal, ich muss mal was abschreiben. Wir kommen in der Twilight Zone. Und eine Schenke. Eine Schenke, genau. Ich gehe zur Schenke. Okay, die Schenke ist offen. Wow, ich gehe rein. Kannst reingehen? Hm? Ist leer. Kann niemand da? Doch, halt der Barmann. Okay, ich gehe zu die Barmachen. Ach, Barmachen? Barmann. Bonjour, Herr Barmann, mein Name ist Jacques Roussel. Hallo? Bist du irgendwie der Bümmige? Der was? Der Bümmige. Hä? Er versteht nicht, was du meinst. Ein wunderbares Sagengeschöpf. Aber ich wollte ihn nur schmeicheln. Es nennt sich Boissy. Das klingt ferkelig. Ich bin ein Mann, der Boissy nicht abgeneigt ist. Okay. Ach, okay, wie ist Ihr Name? Ich merke schon. Fritzchen. Ja, guten Abend. Hallo, Frisson. Frischchen? Frischchen? Fris. Frisson. Fris oder Stopp? Fritzchen. Okay. Fritzchen. Okay, Fritz. Frise. Frisson. Ich habe eine Frage. Was gibt es in Ihrer wunderbaren Schenke zu trinken? Für einen Mann, like meinerseits. Like me. Und like. With. Ja, den Grog, Rum, Bier, Brackwasser. Och, was ist diese Brackwasser? Wasser. Hat das was mit Brack zu tun? Natürlich, es ist aus unserem Hafenbecken. Interessant, ich nehme das nicht. Sehr gern. Ich hätte gerne eine Flasche von die Bier. Okay. Was kostet das? Ein Gold. Oh, mon Dieu, ich habe kein Gold mehr. Dann kriegst du auch kein Bier, du Trottel. Doch. Das ist natürlich eine blöde Situation. Glücklicherweise können Sie mir einfach anders helfen. Okay. Ein Mann wie Sie, Frisson. Ja. Kennt sich doch in der Welt aus, hört viele Sachen, dies und das. Schnappt Sachen dies und das. Und er hat viele Gewinne, Windows. Ich habe eine Frage. Haben Sie gehört? Der hat es auf so vielen Ebenen jetzt gezündet. Ja, war richtig scheiße. Haben Sie gehört von... Was? Die goldene Dodo. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Was gibt es nicht? Sie sind... Du bist der Zweite, der innerhalb von kurzer Zeit danach fragt. Der Zweite? Der Zweite, ja. Wie sah der andere Mann aus? Anders als du. Anders? Ja. Hieß er mit Vornamen Thomas? Nein? Nein. Ich glaube, er hieß Juan. Juan. Juan? Juan. Juan? Juan. Uran? Nein. Uran. Und was hast du ihm gesagt? Ich kann... Meine Mutter hat mir damals immer noch eine Geschichte erzählt. Eine Gute-Nacht-Geschichte. Die Geschichte, die Legende vom goldenen Dodo. Dodo? Der Schreckliche aus der Sternenmythe? Was? Nein? Okay. Der Schreckliche. Der Schreckliche. Dodo, der Schreckliche. Alles wirkt noch lächerlicher mit einem französischen Akzent, kann das sein? Irgendwie ist das so lustig. Ey, das wäre so geil. Game of Thrones mit einem französischen Akzent. So. Da kommen sie, die White Walker. Wir müssen Winterfell halten. Brand der Gebrochene. Entschuldigung. Galissi, kann ich Ihnen helfen? Das ist mein Job. Ich trinke und ich weiß Dinge. Jetzt gib mir noch eine Flasche von die Wein. Und bring mir Wein. Entschuldigung. Ja, die Geschichte. Irgendwo auf einer versteckten Insel. Versteckt. Liegt ein kleines Eiland. Die letzte. Eiland. Sagt man doch so. Okay. Ein kleines Eiland, auf dem noch die letzten Dodos der Menschheit leben. Denn die restlichen sind ausgestorben. Und darunter gibt es einen goldenen Schokododo. Schokododo. Dodo. Ein Tier von solcher Schönheit und von solchem seltenen Wert. Wahnsinn. Wahnsinn. Und diese Eiland, gab es nicht schon Männer, die danach gesucht haben? Natürlich. Zum Beispiel Juan. Wo ist er hingesegelt? Was war sein Ziel? Hat er das verraten? Nein, da hielt er sich sehr bedeckt. Denn du musst wissen, Juan ist mein Erzfeind. Leg ich jetzt zuerst. Zuerst. Okay. Jetzt bin ich wieder bei Luigi gerade. Ja, ich kann dir jetzt irgendwie, ja, okay, kann ich dir noch was geben oder so? Ja, leider habe ich kein Gold. Hast du vielleicht Gold für mich? Nee. Schade. Verfall dich. Okay, ich danke dir, du hast mir sehr geholfen. Friseur. Friseur? Friseur. Friseur haben wir nicht. Früh. Sir. Ich geh. Guten Abend. Aber ich danke dir. Aber bevor ich die Schenke verlasse, Friseur, willst du nicht an Bord kommen? Was, Friseur? Friseur. Achso, ja, Fritz. Fritzchen. Komplett falsch ausgesprochen, ja, Friseur. Nein. Guten Abend. Schade, dann hättest du nämlich selbst die Legende von die goldene Dodo erkunden können. Toto. I bless the rain. Okay. Ich dachte, okay. Friseur von Dorduga. Ich gehe jetzt wieder. Okay. Okay. Ich schaue mich weiter um. Du schaust dich um. Ob ich irgendwo eine Art Drache sehe. Was? Taba Tortuga. Gott. Und Peter. Und Jacques. Okay, ich packe meine Route aus. Ich packe meine Route und nehme mit. Okay, ja. Ich packe meine Angelrute aus. Ja. Und ich gehe an die Wasser. Okay. Und versuche, eine Fisch zu angeln. Mhm. Werfen Sie bitte auf eine Angel. Eine 50 hat mir da gegeben. 63. Ich habe hier noch nichts getroffen bei dir. Klar. Also doch, Freunde. Navigation zum Beispiel. Meine Talente gehen alle den Bach runter. Ja. Stimmt, Navigation habe ich getroffen. Stimmt. Ah, schade. Okay, gut. Ja. Weiß nichts an. Gut. Doch. Du kannst ein Stück, ein schönes, du hast ein schönes Stück Holz, kannst du rausziehen aus dem Wasser. Schönes, nasses, ja. Vermutertes Stück Holz. Ja, nee, aber das ist halt so eine Planke von, die scheint irgendjemand ins Wasser reingefallen zu sein, quasi wie eine Art Treibgut. Oh, ein Stück Holz, besser als gar nichts. Das kannst du quasi in dein Inventar dazu hinzufügen, dein Schiffsinventar. Holz. Okay. Okay. Gut, ich pack die Route wieder weg. Ja. Schau mich noch ein bisschen im Hafen um. Drehen wir noch so eine Runde drumherum. Mhm. Guck ein bisschen. Schön. Oh, schöne Äpfel. Interessant. Also. Oh, danke, Riesler. Ach, ich war echt bei dir Obstladen, aber. Mon cœur. Ich guck sie nochmal so an, zwinker so zu. Und mon cœur. Die Apfel fällt nicht weit von die Baum. Aber du bist mir erschienen wie im Traum. Wenn ich die auspacken würde, meine Äpfel hängen, sind auch schon ganz schön tief. Das sind die tiefsten Äpfel, die ich je gehört habe. Wie viel tief fallen die? Die tiefsten Äpfel, die ich je gehört habe. Ich würde sagen, Bauchnabel. Bauchnabel? Das ist verdammt tief. Da muss ich doch sagen, mon cœur. Au revoir. Geh weiter. Okay. Du, gut. Ja. Ich look noch ein bisschen rum. Ja. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich versuche mit meiner Menschenkenntnis noch irgendwas zu erspähen. Ja. Vielleicht irgendwo. Vielleicht kann ich jemanden bestehlen. Ein bisschen Gold beschaffen. Okay. Jemanden ausrauben. Okay. Jetzt beginnt das Piratenleben. Das Jacques Roussel. Du weißt schon, dass du in Tortuga bist. Ja. Okay. Trotzdem gucke ich jetzt, ob ich irgendjemanden. Eine 4. Eine 4. Du siehst, wie eine Bande Träger, also zwei Träger quasi eine Kiste tragen, die quasi offen ist. Also die ist oben offen, aber du siehst, dass da halt Gold drin liegt. Gold, also liegen Münzen drin. So, und die gucken halt ganz genau, ich meine, die sind halt auch gewohnt, ja, okay, das sind halt Piraten, die haben eigentlich ganz viel mit Gold zu tun, das juckt die nicht weiter. Die gucken. Also die tragen das quasi so auf einer Trage, so. So doppelt so. So einer vorne, einer hinten. Und die tragen das. Okay. So. Tragen das an dir vorbei. Männer. Er ist weg. Ich gehe hinterher. Schon vorbeigegangen. Ich gehe hinterher. Ja. Ich renne doch schnell hinterher. Männer. Sie halten an, wir gucken dich an. Warte einen Moment. Diese Kiste, die muss nicht dort an Bord, ihr seid komplett auf dem falschen Weg. Da drüben ist das richtige Schiff. Aber das ist doch Luigis Kiste. Das ist Luigi. Er hat gesagt. Luigi. Luigi hat gesagt. Luigi. Die Luigi-Anweisung sagt, das soll an die Brig. Seht ihr davon? Da ist die Brig. Ich habe mit Luigi alles ausgehandelt. Seid ihr verrückt, meine Gold da einfach woanders hin zu schaffen? Aber Luigi hat gesagt, das soll zu ihm ins Lagerhaus. Luigi. Dieser Mann, der will mir wohl was Falsches unterjubeln. Ich habe ihm jede Menge Waren verschafft, die neue Lieferung angebracht. Und er sagt euch das Geld soll wieder ins eigene Lager. So ein Quatsch, das ist meine Gold. Schafft es dort an zur Brick. Los rüber mit euch. Volles Pack. Versuch's gerade zu überreden. Ja. Komm, bring das Gold zu Papa. 40. Ist bestanden. Gerade so. Genau eine 40. Okay. Sie glauben dir. Sie bringen es Richtung deines Schiffs. Okay, ich gehe. Und sie bringen es. Ich beobachte das, gehe gleich mit. Ja. Wir gehen so Richtung Schiff, so. Hm? Ja. Sobald euch etwas hier, ich will wieder ablegen. Es wird Zeit. Okay, das machen sie. Also bringen es ins Lager, in den Lagerraum, ja. Der nächste Luigi wird mich umbringen. Okay. 40 Goldpunkte. 40 Gold, ja. Okay, Männer, danke für die Geste. Vielleicht habt ihr aber auch Interesse, in Zukunft für mich zu arbeiten, wenn ihr schon einmal ihr seid. Sie lehnt dankend ab. Ach, schade. So, dann ihn fort. Männer, macht das Boot schnell klar. Okay. Schnell, Express. Wo darf es hingehen? Wir rollen weiter nach. Das war neutral, Kingston. Ja. Kingston, ja. Kingston und... Wir wollen weiter nach Kingston. Okay. Ach, wir sind jetzt wo? Wir sind Tortuga, war mal. Tortuga, jetzt. Okay. Das war jetzt 1. 1, 2, 3. Und dann hast du ja gesagt, ab jetzt 2 rum. Ja, jetzt 2 rum. Sind jetzt 2 rum fertig, ja. Ich bin blöd. Okay, gut. Alles klar. Gut. Null rum. Schnell. Schnell segelt wieder Wind nach Dingstorm. Okay, dann bitte einen Münzwurf. Achso, ja. So. Zahl. Okay, eine Ereigniskarte. The first time. Today. Ein Crewmitglied verschwindet. Es geht das Gerücht um, er hätte eine Meerjungfrau erblickt. 5% Moralabzug. Okay. Jetzt wird die Moral. Zunge ist verschwunden. Die Moralkeule wird geschwungen. Sind euch noch 95? Genau. Was? Sünger ist weg? Ich vermisse Zunge. Habt ihr auch Sünger noch gesehen? Zungen. Kungen. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Er war auf einmal weg. Merde. Das gibt's doch nicht, dass die Sünger einfach ohne ein Wort verschwindet. Arschloch. Unfassbar. Arrogante. Arrogante Züge. Das war kein feiner Züge. Züge von ihm. Ach Mann. Er spricht mit gespaltener Züge. Ich bin undröslich, dass Züge von uns gegangen ist. Ich wünschte mir, in dieser Stunde hätten wir noch bei uns unsere Sünde. Aber trotz allem müssen wir weitermachen. Sünde würde das so wollen, ja. Dass es uns besser erginge. Ja. Lasst uns weiter segeln nach Kingston. Okay, ihr erreicht Kingston. Okay, steig aus. Ja, du siehst einen Steg. Guck mich um. Ein Markt? Aber scheiße. Und? Eine Werkstatt. Eine Werkstatt? Eine Werkstatt, ja. So richtig mit Kanonengießerei, mit so fast schon werftartig. Mhm. Ja. Okay, bevor ich die Deck verlasse, Willis, ich vertraue dir sehr. Die beiden Jacques und Jack. Ach, ich weiß doch nicht. Jack und Ox bleiben an Bord. Jack, spiel etwas mit deinem Klumpen. Und ich meine das Ding, was du gewohnt hast. Ich wollte schon sagen. Auf die Straße. Ich hätte fast reagiert. Ich hab's schon gedacht. Willis, du bist eine starke Frau. Ja, das bin ich. Kannst ordentlich anbacken. Das war nicht geil. Die Lache war bitter. Willis, bitte höre dich etwas um. Ob wir Gerüchte über die goldene Dodo, über diesen Uhrensohn, ich meine Uhren, hören können. Ich möchte wissen, wo er hin unterwegs ist. Wir müssen unbedingt etwas mehr über die goldene Dodo herausfinden. Wir brauchen Rekruten. Du merkst, wir haben jede Menge Baustellen. Wir haben Züge verloren. Das ist etwas scheiße. Ach, Merde, meine ich. Und, weißt du was? Hier, eine Gold für dich. Und gibst dir ein Gold, ja. Und ziehst dir einen ab. Geh gut damit um. Üm. So. Okay. Danke. Ja, bitte. Willis. Zwinker einfach nochmal so zu, Willis. Ja. Hey. Einfach nochmal einen Namen gesagt. Ja. Okay, ich gehe mal zu dieser Werft. Ich werfe okay. einen Blick rein. Hinein. Mhm. Ach. Okay, ich schaue mich da erstmal jetzt ein bisschen um. Das sehe ich so. Also du siehst, dass ein Ladentresen, sowas wie ein Ladentresen, so ein bisschen, also so der Empfangstresen, wo ein älterer Herr steht. Und dahinter arbeitet ein recht stämmiger, dicker Glatzkopf, der halt so verschiedenste Arbeiten macht. Planken hobelt und so. Mhm. Zeug. Was macht der? Okay, gehe ich erstmal zu dem älteren Mann hin. Mhm. Sage, bonjour, monsieur. Herzlich willkommen in meiner wunderschönen Werkstatt. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Vielleicht brauchen wir etwas Unterstützung, unser Boot etwas zu tunen. Sagt man so hier? Turnen? In Kingston? Turnen? Vielleicht haben Sie ein paar Ideen. Haben Sie gesehen, die Brig, die sehr schick in die Hafen steht? Oh, diese alte Schaluppe? Ja, die Schisselmünster ist das. Ein. Okay, da haben wir eine Menge zu tun. Und er greift unter seinen Tresen und holt einen Katalog raus. Okay, Monsieur. Was schwebt Ihnen vor? Was haben Sie anzubieten? Also erstmal könnten wir ein bisschen das Segel aufbohren. Aufbohren? Die Segel erscheint mir das nicht sehr sinnvoll. Das ist umgangssprachlich für ein besseres Segel. Könnten wir ihn dran machen? Ach, ich verstehe. Ja, hätten wir einmal das mittlere Segel und dann ein besonderes VIP-Segel. VIP? Ja, also was wirklich für die ganz guten Kunden ist, aber recht teuer. Was kostet das VIP-Segel? Das Segel kostet 50 Gold, das große, aber ich muss Ihnen leider was sagen. Was? Sie können die Deluxe-Upgrades erst erwerben, wenn Sie die normalen Upgrades erworben haben. Oh, das ist quasi wie ein Level-System, genau. In dem man einfach erstmal ein Upgrade nach dem anderen freischalten muss. Richtig. Ich verstehe. Michael. Er verarscht dich ein bisschen. Dieses Prinzip klingt interessant. Okay. Was kosten die anderen Säge, die bessere? Die kosten 20. 20 Gold? Gold, ja. Ach, Sie meinen Gold. Was können Sie sonst noch anbieten? Wir hätten noch Kanonen-Upgrades und Rumpf-Upgrades. Kanonen? Roman hat gerade gefragt. Was soll er dazu sagen? Kanonen. Erzählen Sie mir mehr von diesem Kanonen. Ja, also wir hätten ein Kanonen-Upgrade und noch ein VIP-Kanonen-Upgrade. Okay, was kostet das? Raus mit der Sprache. 10 Gold und 5 Eisen. Doch, ich habe keine Eisen im Feuer. Möglicherweise kann ich aber Eisen besorgen, ich weiß es noch nicht. Ja. Aber dann. Aber leider hier nicht, wir haben keinen Händler hier auf der Insel. Und das ist natürlich blöd. Dann, sacre bleu. Sacre bleu. Was kostet die Rumpf-Update? Upgrade? Ach, Verbesserung. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass wir nicht vom VIP-Upgrade reden, oder? Nee, das ist wahrscheinlich zu teuer für meine bescheidenen... 3 Holz und 5 Gold. Okay, dann möchte ich von Ihnen heute das Baguette. Ein Baguette? Habe ich leider nicht. Baguette. Guter Mann. Wie heißen Sie? Ich? Okay, ich nenne Sie einfach du. Du. Mann, du werft. Mann, du. Mein Name ist... Mandy. Mandy, ich möchte eine Verbesserung. Die Kanonen? Sie haben es mir angeboten für 10 Gold. 10 Gold? Und die Säcke haben Sie gesagt? Falsch. Was? Kanonen-Upgrade, normal. 5 Gold und 5 Eisen. Was? Wirklich? Das habe ich falsch verstanden. Entschuldigen Sie, dann habe ich wahrscheinlich auf das Falsche geguckt. Ich brauche also noch Materialien. Sie brauchen Materialien, mein Herr. Aber die Säcke waren 20 Gold. Habe ich richtig verstanden? Richtig verstanden. Ich brauche eine... Verdammt, Merde. Mir fehlen Materialien. Aber, werter Herr... Ich möchte Sie darum bitten, trotz allem Verbesserungen am Segel durchzuführen, damit wir besser vorankommen. Sehr gerne. 20 Gold wollten Sie? Ja. Ich gebe Ihnen gerne 15. Nur am falschen, gell? Alter, du bist eine Hakennase. Dafür habe ich das Dumme. Dafür habe ich das Talent. Na gut. So, ich probiere meine Glück. 36. Ich habe 35 fürs Protokoll. Okay. Okay, ich werde Ihnen, weil Sie Erstkunde sind, keinen Rabatt gewähren. Das ist sehr freundlich. 20 Gold. Sie bekommen 20 Gold von mir. Okay, 20 Gold. Ach, merkt doch. Soll ich nochmal? Ich hol nochmal einen anderen. Ich habe 19 jetzt. Ja. Okay, Robert, das nochmal kurz. Und Tobbe X. Also, ihr merkt schon, die Verbesserungen wollen sich. Noch ordentlich mit Eisen und ich habe noch eine Ratzefummel Holz zurückhalten. Achso, ja. Noch eine Ratzefummel geholt. Danke. So, okay. Dann, nun denn, dann ran ans Werk. Mr. Mandy. Ja, ich habe jetzt wirklich, da ist das wirklich Mandy. Mandy. Ich danke Ihnen. Das ist nur ein Ureinwohner. Für Ihr Handwerk. Ja, beehren Sie uns bald wieder. Okay, so, dann verlasse ich das Ding. Segel-Upgrade 1 hast du jetzt damit erhalten und du addierst bitte zu deiner Wendigkeit 5 hinzu. 5? Ja. Leute, die Schisselminster ist gerade ein bisschen... Vielleicht bald mal ein prächtiges Schiff. Ist gerade ein bisschen krasser geworden. Bisschen schissliger. Schissliger. Im positiven Sinne. Ein, okay. Ein Schisselfehler. Schisselmünster plus 1. Okay, gut. Jetzt muss ich noch mal fragen, in dem Hafen ja. War wirklich, da war kein Händler zu gesagt? Nee, weil die sich auf diese Werftsachen spezialisiert haben in Kingston. Okay. Die haben nur diese Industrie da quasi. Eine Schenke war nicht da, gell? Oder? Nee. Auch nicht? Nee. Und sonst nur ein Markt noch? Ja. Okay, ich versuche mal auf den Markt zu gehen, irgendwie okay. Mal zu gucken, ob ich irgendwie was Flüssiges besorgen kann, so rummäßig. Ich schau mich da mal um. Du kannst, es gibt einen Getränkehändler, ja. Okay, gehe ich zu dem hin. Bonjour, Monsieur. Ich bin Jacques Roussel. Hallo. Stimme. Komme von der Schisselminster. Sehen Sie vielleicht da in den... diese komische Schaluppe da. Die Brieg. Ja, Sie haben recht. Das ist eine wunderschöne Brieg. Okay, haben Sie irgendwie eine 8 rum in Ihrer Repertoire? Was, eine 8? Ich habe keine 8 rum. 8 rum habe ich nicht. Ich meine eine rum. Ein rum. Oder 2? 2. Geht auch. Auch 3? Ja, geht auch. Auch 4? 4 geht. Was kostet eine rum? Sagen Sie ein rum kostet 2 Gold. 2 Gold. Ja. Gibt es eine? Wobei sie es sind, weil wir hier keinen Händler haben. Ja. Sind es 3 Gold. Och, geben Sie vielleicht eine Menge Rabatt? Ich gebe. Angenommen, ich nehme Ihnen 4 Ruhm ab und gebe Ihnen 10 Gold. Okay, dann macht kein Federlesen und schlägt ein. Ja? Ja. Okay. Cool. -10 Gold. Und dafür +4 Ruhm. Habe ich noch einen neuen. Ach, doch einen guten Radi jetzt bekommen. Radi. Radi. 13 Fummel, Junge. So, habe ich noch einen 9 Gold und 4 Ruhm. Lass mal die Crew wieder aufstocken. Geil. Okay. Ja, vielen Dank für dieses wunderbare Geschäft. Ich habe 4 Ruhm, Sie haben 10 Gold. Ja. Auf Wiedersehen, auch Woch. Woch. Merkst du schon, wie ich immer mehr rausfalle? Ja. Ja. Okay. Okay. So, ich schaue nochmal. Gibt es irgendwie irgendwelche Wettkämpfe im Hafen oder so, wo sich irgendwelche Leute ein bisschen prügeln oder sowas? So ein nee. Bisschen. Schade. So, dann versuch's nochmal mit Angeln. Okay. Mal probieren, irgendwie mal einen Fisch jetzt in jedem Hafen angeln, meine Damen und Herren. 50. Ja. Dann guck, ob ich die richtigen Würfel habe. Ja. Ach, 57. Okay. Okay. Ach, schade, meine Angel möchte irgendwie nicht hier. Das beißt nichts an. Also du hast nicht mal ein Holz gefangen. Schade. Okay. Schade. Okay. Okay, ich gucke mich nochmal um, ob noch irgendwas Auffälliges ist. Der glatzköpfige Fettsack aus dem Laden, der ist jetzt draußen und steht und gießt gerade eine Kanone. Oh, dann gehe ich mal hin zum... Ja. Zum Man. Ja. Bonjour, Monsieur. Hallo. Bei Bonjour. Bonjour. Ich möchte Sie gerne fragen, ob Sie haben eine interessante, tiefe Stimme. Ja. Haben Sie möglicherweise viel geraucht? Nein. Nein? Dann haben Sie... Ich bin hier der Lehrling. Lehrling? Ja. Seit wann? Seit 2 Jahren. Die Stimme. Seit 2 Jahren. Und wie lange müssen Sie noch lehren oder gelehrt werden? Also noch 3 Jahre. Aber ganz ehrlich, so unter uns... Ich habe keinen Bock mehr. Ich sehe Ihnen das an. Ich wollte schon immer zur See fahren. Ach, das klingt interessant. Soll ich Ihnen was erzählen? Ich bin ganz Ohr. Das klingt gerade mit 3 Ohr. Mit anstrengend. Die Meere da draußen. Ich habe schon viel gesehen von der Karibik. Ja. Ganz viele Hafen. Auf jeden Fall. Und die Schuchter, ich habe schon sie Schlachten geschlagen. Geschlagen. Und ich habe eine schöne Crew zusammengestellt. Vielleicht könnte dich das interessieren. Wie ist dein Name, junger Mann? Sie nennen mich Amboss. Amboss? Ja. Das klingt ja wunderbar. Heißt das, du hast einen guten Durchschlag, eine gute Durchschlagskraft? Ja. Schwingst du gerne den Hammer? Nein. Das ist schade. Ich bevorzuge den Handmörser. Den Handmörser? Ja. Das heißt, hoffentlich kann es nicht lange Deutsch sein. Zunächst gerne Sachen? Ja. Das klingt... Ich muss mich erlösen, ne? Okay, ich habe einen Vorschlag für dich. Am Boss. Was? Sorry. Am Boss, ich habe ein Schiff. Die Brig. Sie heißt Schießeminster. Ich freue mich, dass dich das erfreut. Ich mache dir ein Angebot. Komm mit mir, am Boss. Und wir werden die Karibik weiter bereisen. Ich bin auf der Suche nach einer, ich sage mal, Schatz. Die goldene Dodo, vielleicht hast du davon schon mal gehört. Nein, aber mit so einem Schiff fahre ich nicht mit. Halt, stopp! Am Boss. Ich habe jetzt wunderbare neue Säcke bekommen. Ganz ehrlich, jetzt rede ich. Oui. Ich fahre nur mit, wenn das Schiff in einem ordentlichen Zustand ist. Was heißt ordentlich? Das Ding muss Flick. Alle VIP-Upgrades haben. Ach, du bist ein Mann des Luxus. Weißt du was? Ich fick dich. Ich bin Jacques Roussel, der Mann, der dieses Schiff, die Brig, schon durch die halbe Karibik gesteuert hat mit seiner Crew. Ich habe eine starke Frau an Bord, Willis. Das klingt wie Boisie, Willis. Boisie. Sie ist eine starke Frau. Ich glaube, sie hat mehr drauf als du, Amboss. Mehr drauf. Und wenn du weiter in diese Affen mit deiner komischen Werft und deiner Lehre, die dir keinen Spaß mehr bereitet, zubringen willst, ist es dein Problem. Aber du darfst nicht erwarten, dass irgendwann ein Kapitän kommt und dich rettet mit VIP. Jetzt bleib mal ganz ruhig. Ich komm noch mit. Aber erst, wenn die Bude fertig ist. Das ist doch, ich verstehe nicht. Warum du so stumm bist. Ich mach gleich ein Video da, Alter. Amboss, ich werde wiederkommen mit alle VIP. Und dann bleibst du hier in der Hafe sitzen. Der Satzbau. Ich werde kommen mit der alle VIP. Abwarten. Okay, Amboss. Und er macht weiter seine Arbeit. Und ich lege mir einen Hustenbaum in den Mund. Auf jeden Fall. Mit den freshen Herbs. Die schönen Herbs. Ich drehe mich weg und denke, ach, dieser Armboss, was für eine Diva. Armboss. Das ist doch Armboss. Okay. So, okay, ich mache mich zurück zum Schiff. Jawohl. Meine Crew. Klar. Meine Crew. Le Cru. Ihre wunderbare Rasse, Rousselbande. Rasselbande. Rousselbande. Macht das Schiff klar. Okay. Wir säcken weiter. Und ab jetzt könnte es gefährlich werden. Okay. Macht euch gefasst. Wir werden die Game Man, Elon. Was? Nee, das war ja Amboss. Okay. Quemon. Oui, c'est bon. Quemon. Ilan. Irgendwann versteht keiner mehr, was, gell? Na bon, bon, oui. Simon, bon. Oui, le fromage. Aber jetzt sind wir ganz schnell hier im französischen Rap angekommen. Auf jeden Fall. So, okay, ja, Rousselbande. Auf geht's. Okay. Sturm. Quemon. Genau. Einmal. Einmal Münzwurf. Münzwurf. Zahl. Stopp. Bitte zwei rum abziehen. Okay. Das ist die zweite Runde. Im letzten Hafen hast du gekauft, dann bist du einmal gesegelt oder hast du gezahlt? Nee, du hast nicht gezahlt. Du hast vorher gezahlt. Hast du einen rum besorgt und jetzt warst du einmal unterwegs Nach Kingston und jetzt fährst du weiter. Also zwei rum abziehen. Okay. Da habe ich noch zwei, deux rum. So, jetzt kommt eine neue Karte. Ihr rammt einen karibischen Eisberg. Sehr seltenes Phänomen. Oder war der Rum zu stark? -5 Holz oder -1 Verteidigung? Genau. -1 Death. Ja, -5 Holz habe ich ja nicht. Genau. Deswegen kann ich noch einmal... Einmal Death, ja. Da habe ich 14... quasi einen Lebenspunkt eingebüßt, wenn du es so nimmst. Okay. Ein karibischer Eisberg. Vor allem noch so ein Klammern. Also, sehr seltenes Phänomen. Also du kannst diese Karten manchmal nicht ernst nehmen. Also manchmal halt, ist halt, ich habe das diesmal nicht so ernsthaft gemacht. Ja, alles okay. So. Dann bekommst du jetzt, dadurch, dass du auf den Cayman Islands anlegen willst, was ja ein britischer Gefangenschaft ist, kriegst du einen Encounter. Oh, oh. Encounter-Karte. Eine Brick. Okay. Okay, versuchen wir es mal. Mhm. Ich würfel einmal hier W20, eine 6. Mhm. Dann gibt es einmal 5 Schaden. Genau. Brick versus Brick. Brick Wars. Weil du dein erstes Segel-Upgrade gemacht hast, darfst du jetzt nach meinem Angriff, also nach dem Brick-Angriff, zweimal angreifen. Oh, cool. Mhm. Sie hat leider nicht getroffen. Okay, jetzt einmal 19 daneben, einmal 5. Getroffen. Yeah. Mhm. Nicht mehr lange. Jetzt bin ich wieder dran. Mhm. Getroffen, 7 abziehen. Aber wir bleiben noch. Bleiben dran. Ein Angriff. Scheiße. Mhm. Das war dein Zug. Ich greife jetzt an. Daneben. Glück gehabt. Du kannst jetzt... Versuch's. Ich riskiere es. 13. Trifft? Trifft. Versenkt. Gerade so, Leute. Das war knapp. 6 Beutewürfel. 6 Beutewürfel? 6 Beutewürfel. Das war der Plan. Also zweimal darfst du die 3 Würfel werfen. Okay, was haben wir denn? Einmal Holz? 2 Eisen, 1 Holz. Ja, okay. Nochmal Holz. Ja, dann sind wir bei 3 Holz. 3 Holz, ja. 3 Eisen. Das ist doch Eisen, gell? Genau, und ein Geld. Und ein Gold. Da sind wir bei Gold. Bei 10 Gold. Okay. Gut. Versenkt, Leute. So. Schiffe versenken. Genau. Du betrittst den Hafenbereich von Cayman Island. Es gibt einen einen Händler. Hm. Der weiß, dass da ein Luigi-Bruder drin sitzt. Hm. Und es gibt auf dem Platz eine gebaute Bühne. Okay. Mit Plakaten. Ja. Eine Bühne? Interessant. Oh, Bühne? Interessant. Sister Willis habe ich ja das letzte Mal auch losgeschickt im letzten Hafen. Hat die eigentlich noch irgendwas in Erfahrung gebracht? Das ist einfach versoffen, gell? Hätte ich mir schon gedacht. Okay, gut. Dann. Das hab ich mir schon gedacht. Ja, man kann es ja mal versuchen, vielleicht macht es was Sinnvolles damit. Okay. gut. Ach, wie gehabt, wobei. Jacques, mhm. Du sicherst die Jack. Schiff. Jack. Und richtig uninspiriert, gell? Angst. Du kriegst den Landgang. Ich möchte, dass du auch mal mach dich von der Kirche ab mit dir. Raus in die Simulation. Okay. Willis, ja. Hm? Du auch? Okay. Wer repariert dein Schiff? Ach, scheiße, das ist ja... Ah, oh, nein. Scheiße. Ich gebe dir noch die Chance. Ach, kacke. Okay. Angst. Das ist schon traurig, weil er jetzt weiß ganz genau, was er kommt. Hat sich schon auf den Landgang gefreut. Ich kann ja Willis nicht nehmen, gell, für die Reparatur wahrscheinlich. Nee. Und ich sehe gerade, die Schiff ist etwas, wie sagte man, ramponiert. Ramponiert oder demoliert. Ich denke, wir müssen, Reparaturen durchführen. Wenn ich sage, der traurige Blick dazu. Wenn ich sage wir, dann meine ich uns. Es tut mir so leid. Ich bin ein großer Fan von deiner Handwerkskunst. Und er macht sie an der Arbeit. Geht. Okay, ich drehe mich schnell weg. Jacques, du kümmerst dich Jack. Ach, Jack. Ich check's einfach Jack. Nicht. Jack, ich check's einfach nicht. Du bleibst hier an Bord, Willis. Du kümmerst dich um Informationen. Goldene Dodo, denk an Crew. Und noch weiteres. Wenn du Gold findest, bring mit. Oder irgendwelche Ressourcen. Falls du jemanden vermöbeln musst, vermöbel ihn. Ja. Richtig. Und bring alles mit, was er bei sich hatte. Okay. Dann guckst du sie so leicht wahnsinnig an. So, okay. Gut, ich gehe von Deck. Ja. Was hättest du jetzt gesagt? Da ist ach so, ein Bühne. Laden und Laden? Diese Bühne, die auf dem Platz, auf dem Vorplatz aufgebaut ist. Okay, dann gehe ich mal zu der Bühne direkt. Okay, guck, da steht großer Lyrikwettbewerb. Oh. Wirklich? Lyrik? Lyrik. Ich Poissy. Ich pflege eher von der Poissy zu reden. Ja. Aber Lyrik könnte auch in unsere Song für mich sein. Hm. Vielleicht kann sein. Ich dann steht, ich gucke nochmal genau die Plakate an. Ist da eine Plakate? Ja. Oder so, eine Plakate. Was gibt es da zu gewinnen? Ehre. Oh, Ehre. Mhm. Aber es ist der aktuelle Karibikmeister der Lyrik dabei. So. Kann man sich anmelden? Nee, es gibt nicht nur die Ehre, es gibt auch 5 Gold zu gewinnen. Oh, 5 Gold ist natürlich eine schöne Anmeldegebühr. 6 Gold. 6 Gold? Nein. Nein. Was keine Anmeldegebühr? 3 Gold. 3 Gold. Mhm. Ich gehe erstmal, wann beginnt dieser Wettbewerb? Daneben sitzt eine Frau, ja, neben der Bühne. So genervt mit Federkiel und so quasi wie eine Anmeldung. Ach, gute Frau. Ja, was ist denn? Wann beginnt dieser Lyrikwettbewerb? Nachher. Nachher? Die hat richtig gute Laune. Ist es noch weit hin, dieses Nachher? Ja, wenn die Sonne von da nach da gegangen ist. Oh, ja, nehmen Sie 3 Gold, ich mache mit. Okay. Okay, gut, dann gehe ich mal weiter zum Händler. Ja. Oh, ja. Hallo, mein Freund. Mein Name ist Luigi, wie kann ich Ihnen helfen? Ihr kommt mir bekannt vor. Vielleicht kann es sein, dass Sie einen Bruder in Andreas Island haben oder Nassau. Oder Tortuga oder Kingston? An den Kingston habe ich keine Brüder gesehen. Na, natürlich, ich bin einer von den 7 Brüdern. Ah, oh, okay, das ist sehr interessant. Was haben Sie im Angebot? Also ich habe im Angebot Rum und Eisen und Holz. So ein bisschen die Pokémon Experience, ne? Ja, auf jeden Fall. In jeder Stadt gibt es einen Officer Rocky. Auf jeden Fall, ja. Was kostet die Holz? Die Holz? 1 Gold. Hast du dir eigentlich die 3 Gold abgezogen? Ja, ich habe abgezogen. Sehr gut. 7 Gold. Gut, auch wenn du Fragen hast, wie viel ein Schiffsupgrade kostet. Ja, das überlege ich nicht gerade. Das eine war doch 5 Holz, gell? Was? Das dauert der Rumpf, oder? Rumpf 1 sind 3 Holz und 5 Gold. Ach, okay, dann habe ich das ja. Die Kanone war 3 Eisen, ja? Und 5 Gold, oder was? Kanone 1 war 5 Gold und 5 Eisen. Ach ne, dann brauche ich ja nichts von denen. Rum hatte der jetzt noch. Rum muss ich natürlich aufstocken. Werter Luigi, was kostet die Rum bei Ihnen? Ein Rum kostet 2 Gold. Oh, das sind ja Preise. Ich glaube, ich gehe auf die Reise. Ganz schön teuer. So eine Eise. Die Eisensteuer sollte wohl langsam auch oben werden. Wird der Herr Luigi angenommen. Ich beeindrucke Sie mit meinen Gönnen heute Abend bei der Meisterschaft oder später. Lyrik. Das ist die Ohrgunst der Lyrik. Würden Sie mir dann einen Rabatt verschaffen? Auf die Ruhm. Lassen Sie mich überlegen, wie wäre es mit? Nein. Ach, schade, Mr. Luigi. Ich nehme dann 2 Rum von Ihnen. Okay, macht 5 Gold. 5 Gold? 6, Entschuldigung. Das wird ja immer teurer. Ich zahle Ihnen nicht 4. mehr. Schweig Spaß, ein kleiner Scherz. Ich bin eine richtige von Natur. Ich gucke ihn so ernst an, verziehe keine Miene. Ja, 4 Gold. Okay. Er nimmt die 4 Gold und lässt veranlasst, dass die 2 Rum auf dein Schiff geliefert werden. Okay. So. Nee, für eine Tour habe ich noch die 2 Rum über. Mhm. Also nach der nächsten Tour muss ich mir dort abziehen. Also für das erste habe ich noch 4 Rum. Mhm. Okay. Oh, danke, Mr. Luigi. So eine schöne Geschäfte. Haben Sie von die goldene Dodo gehört? Ganz schnell zum Punkt gekommen. Ja, das ist eine Kindergeschichte. Vom legendären goldenen Dodo, wollen Sie mich verarschen? Ich habe gehört, es soll ein Eiland geben, auf der viele Dodos leben. Vielleicht auch eine Zweiland. Vielleicht auch eine Dreiland. Sie sind nicht richtig. Ihr Humor lässt zu wünschen übrig, Mr. Luigi. Trotzdem war es ein gutes Geschäft, mit Ihnen zu machen. Okay, auf Wiedersehen. Empfehlen Sie mich weiter. Mhm. Okay. 5 Sterne, top eBay. Ja, gerne wieder. Okay, ich verlasse das Ding. Okay. Schau noch. Und du siehst, dass die Bühne mittlerweile besetzt ist. Oh, geht schon los. Mhm. Ich renne schnell zu der Bühne. Okay. Auf der Bühne steht ein... Willst du das überhaupt sehen? Siehst du es? Ja, ja. Okay. Ich guck mal hin. Steht ein Willst du überhaupt sehen? Ein Mann, der schon ein bisschen verwegen aussieht. Und der als Lyrikmeister der Karibik gilt. Ja, cool. Er ist mit seiner Präsentation gerade fertig geworden. Das hat er leider verpasst. Wie ist so die Resonanz? Was sehe ich so? Also, Leute sind ergriffen, haben Tränen in den Augen. Und umarmen sich vor Glück. Und jubeln dann noch richtig doll. Ach, dieser Mistkerl. Vor mir so eine Show hinzulegen, das wird schwierig. Ich brauche eine gute Idee. En français. En français. Möglicherweise muss ich meine Kunst des Improvisation, die ich mir nicht aufgeschrieben habe als Talent und auch nicht habe deswegen, irgendwie nutzen und mir eine gute lyrische Meisterleistung aus den Fingern saugen. Okay, ich mache mich bereit. Also ich gehe jetzt fort. Sitzt die Dame noch da an der Bühne? Geht's dahin? Komm drauf jetzt hier, du bist dran. Ich bin jetzt schon dran. Ja. Ich bin bereit. Und okay, du kannst, wenn du möchtest, jetzt die Bühne betreten. Ich halte nochmal kurz inne. Also nochmal tief durch. Mama. Wünsch mir Glück. Was ist Mama? Mama. Wünsch mir Glück. Okay, ich betrete die Bühne. Ja. Leute, du hast Grinshorben. Und ein vorbeifliegendes Flugzeug. Nein, aber du weißt, was ich meine. Okay, ich ergreife das Wort. Sache. Meine Damen und Herren, mein Name ist Jacques Rousset. Ich bin Kapitän der Brig im Hafen mit dem Namen Schlüsselminster. Klingt etwas kacke, aber ist ein wunderbares Schiff. Wir sind weit gereist und ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen an dieser Stelle, die Sie möglicherweise inspiriert. Okay. Die Leute sind gespannt, die wollen wissen, was los ist. Es begab sich eines Tages, dass ein kleiner Junge an der Westküste von Frankreich, der kleine Jacques, schon immer träumte, nachts in den Sternenhimmel schaute, versuchte sie einzufangen mit seiner Hand und daran glaubte, dass er irgendwann in die große weite Welt, in diese möglicherweise Karibik kommen könnte und dort ein waschechter Seefahrer werden könnte. Dieser besagte Jacques hat eine wunderschöne Familie von Fischern. Sein Vater nahm ihn oft mit raus auf die See und zeigt ihnen alles, was er wusste, wie man die Fische fängt, wie man segelt. Und stellen Sie sich vor, dieser Jacques lag oft auf der Wiese in der Nähe von Büx und hat immer wieder hochgeschaut zu den Sternen. Und manchmal konnte er Seefahrer, die Seelen der Seefahrer, die vor langer Zeit die ersten Schreien schon dort lang segelten, sehen. Und heute steht dieser junge Jacques, immer noch jung geblieben, im Herzen, vor ihnen, mit Feuer in der Brust Und wissen Sie was? Ich bin auf dem Weg, ein echter Seefahrer zu werden. Seefahrer? Seefahrer. Die Schüssel Münster. Du hörst nur wie einer von zu an. Sollte Lyrik sich nicht eigentlich reimen? Die Schüssel Münster ist ein wunderbares Schiff. Und jetzt beginnt meine eigentliche Poesie. Okay. Leute sind schon mega genervt. Ich weiß, ich habe manchmal eine lange Vorspiel, aber das ist doch manchmal der größte Genuss. Die Fresse, hört der Herr. Ich bin auf Cayman. Was würde mir meine Maman dazu sagen? Gott. Ilon? Das ist französischer Dialekt für Island. Ilan, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ihr Menschen, in euren Herzen entdecke ich Lust, Freude nach Abenteuer. Doch glaubt mir, schaut erst tief in der Herzen Feuer in eurer Brust und fragt euch, könnt ihr wirklich segeln in die Ferne? Unter der Sternenhimmel? Die ganze Zeit, ihr müsst euch im Klaren sein, die Navigation ist nicht wie ein Käsefond. Du, das man zubereitet in einer Küche? Ich bin etwas abgekommen, Sie merken das vielleicht, aber seien Sie sich bewusst, das Blau der Meere ist wie die Sterne und ich schaue gerne in die Ferne. Solange ich dort verwehre. Ich frage mich manchmal, ob ich irgendwann nach Hause wiederkehre. Das ist aber die Frage, die erst nach meinem großen Traum kommt. Ihr alle sollt weiter träumen und eure Träume wahr werden lassen. Glaubt daran, was euch in euch brennt, was ihr wollt. Was euch dünnt. Und glaubt mir, es funktioniert. Vielleicht, wenn ihr nur fest daran glaubt. Das ist der Wille. Der Wille der See. Egal wie stürmisch sie sein mag. Glaubt an euch. Ihr seid die See. Ihr seid ein Teil davon. Tragt es in eurem Herzen. Seid stürmisch. Seid aufbrausend. Seid tief. Okay. Tief wie das Meer und blau voller Hoffnung wie das Meer. La Mer. Jure de Rome. Das ist in der Song kommen. Oui, oui. Würfel mal auf. Jure de Rome. Tour le monde. Würfel bitte auf Poesie. Auf Poesie. Ich hasse dich. Ich habe eine 30 auf Boisy. Ich nehme eine Geisterblitzpunkt. Hast du gehabt? Ich hatte eine 78, glaube ich. Also. 81. Oh, scheiße, Peter. Du hast diesen Wettbewerb leider verloren. Nicht gewonnen. Merde! Ich strecke meine Hand in die Luft. Und schaue dahin, wo die Sterne wären. Und damit zeige ich dir die Figur, die du hättest kriegen können. Ja. Schade. Ein Crewmitglied ist quasi verloren gegangen. Ich habe mich verskillt. Ja. Hoch. Schade. Schade. Schade. Ich packe ihn wieder weg. Schnell weg damit. Okay, ich habe aber alles gegeben. Ja, Geld verloren. Bin so leicht betrübt hier. Guck so in die Ferne. Das ist eigentlich unter dem, was Jacques Roussel vermag zu leisten. Naja, aus Fehlern wird man besser. Kretans, Sie kennen keine richtige Poisie. Du bist es jetzt übelst eingeschnappt. Ach, diese Kunstbanause. Hier auf die Karibik. Cayman. Was ist das schon? Ich glaube, hier Cayman kennt sich aus mit Boisy. Die große Brasi von Büx. Ich bin untröstlich. Und enttäuscht von dir. Die große Günst. Die Brasi. Vielleicht waren diese Menschen heute noch nicht bereit. Frau Potran Slan. Okay. Die große Brasi von Potran Slan. Potran Slan. Ist das herrlich dumm? Okay. Gut. Ja, abgehakt. Okay. Ich merke, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Auf jeden Fall. Jetzt könnte es sein. Okay, Männer. Ich gehe zurück. Ja. Deck. Sage, ich mag heute vielleicht den Lyrikwettbewerb verloren haben. Aber den Kampf der Poesie in unseren Herzen werden wir nicht verlieren. Männer und Willis. Willis, vielleicht fehlt meiner Poesie. Vielleicht muss ich doch anerkennen, dass meiner Poesie noch ein Fünkchen fehlt. Aber ich bin okay. Bereit, das zu erkunden. Ja, komm, lass mich mit deinem Geschwafel in Ruhe. Willis. Herr Willis. Okay. Wir legen ab. Okay, wohin? Wir segeln nach Nordwesten, nach Havanna. Okay. Ich möchte dieses Havanna gelernen. Gerne lernen. Dann bitte. Du weißt, was ich... zwei rum abziehen. Haben wir nicht auf der Fahrt gerade nach Havanna schon abgezogen? Nach Cayman Island. Ach so. Du bist auch von da gekommen, hast hier... Stimmt, ja. Genau. Hm. Genau, du, erst nächste Runde. Okay. Also, wegen uns jetzt dahin. Genau. Coin Flip. Lückköpf. Encounter. Encounter. Ja, Schoner. Ein Schoner? Ein Schoner. Du fängst an. Männer und Willis, macht euch bereit. Wir werden heute etwas... ein kleines Boot nicht verschonen. Ein Lichtverschoner. Ich habe eine 5 gewürfelt. Okay. Mhm. Das Boot ist wieder renoviert. Das trifft mich, ja. Ja, Boot ist renoviert. Okay. Münzen. Das trifft mich. Nee, auch nicht. Das trifft. 2 abziehen. Muss ich immer schnell mein Essen wegnehmen. So. Ich treffe wieder nicht. Er trifft. Crit. 4 Punkte. Abziehen. Ich bin 9. Jetzt muss ich den auch versenken. Ja, 10. Trifft. Trifft. Versenkt. Yeah. 3 Beutewürfel. Poissy. Poissy. Ein Eisen. 2 Eisen. Und einmal rum. Mhm. Okay. Da bin ich bei 5 rum. Und 4 Eisen. Scheiße, wenn man mit rechts isst, gell? Und dann hat man klebrige Hände. Ja. Und dann muss man alles mit links schreiben. Okay. Aber ich mache es jetzt wie bei Frauentausch. Wir machen eine kleine Regeländerung. Mhm. Die Münze bedeutet nur noch, ob du einen Encounter kriegst oder nicht. Okay. Okay. Und eine Ereigniskarte ist Pflicht. Okay. Ja, machen wir es so. Hm? Weil sonst sitzen wir morgen noch hier, wirklich. Das sind eben solche Dinge, die muss man dann on the fly dann einfach entscheiden. Hm? So, du kriegst natürlich, weil du eine feindliche Stadt anläufst, noch einen Encounter. Okay, auf geht's. Eine Fregatte, okay. Das okay. Können wir gleich umfahren. Okay, dann musst du dir ein neues... musst erstmal 2 rumzahlen, weil du quasi eine neue Fahrt antrittst. Du kannst nicht in dem Hafen jetzt landen. Ach so. Ja. Okay. Genau, ja. Du kannst nicht in dem Hafen landen. Du suchst dir jetzt quasi eine neue... Okay, dann müssen wir weiter nach Caillou Island, Ilon. Halt, stopp. 2 Rum erst bezahlen. Ja. Ja. Und du musst noch eine Ereigniskarte ziehen. Jetzt sind wir bei 3 Rum. Mhm. Scheiße, jetzt ist das Ding natürlich nicht repariert, gell? Nee. Kacke. Nö. Treibgut schwimmt am Boot vorbei. Ihr bergt es. Plus 3 Holz, plus 1 Ruhm. Genau. Ist gut. Na, es gibt auch positive Dinge in den Ereigniskarten. Da habe ich 6 Holz und einmal rum. Mhm. Und jetzt muss ich noch einen Encounter. Also erstmal ein Encounter. 4 rum. Genau. 3, 4, genau. Erstmal ein Encounter erkeulen und dann kriegst du sowieso noch einen wegen der feindlichen Zahl. Zahl ist nix, okay. Und dann segelst du jetzt weiter und kriegst einen Encounter, weil du in ein feindliches Territorium reinballerst. 1 Schoner. Okay, den machen wir fertig. Wobei, ich habe ja nur noch 9 Lebenspunkte. Gut, gucken wir mal. Müssen wir ran. Auf geht's. Wo ist er? Ja. Trifft, eine 9. Jawohl. Trifft, minus 2. Eine 1. Crit. Crit ist doppelt. Ist einfach die Angriffszahl verdoppelt. Du hast gewonnen, du kannst 3 Beutewürfel würfeln. Also so richtig geil funktioniert der Ratzefummel auch nicht. Nee. Leute, einmal Gold, zweimal Gold, einmal Eisen. Genau. Also siehst, dein Schiff fühlt sich langsam. Und das ist auch gut so. Das muss es sein, ne? Ja. 5. Ich habe jetzt auch 5 Eisen. Na, da erhöhen wir mal ein bisschen die Preise. Scheiße. Erfolgreiche Seefahrer. Verdammte Kacke, Markus. Okay, gut. Sind wir dort in Cayo Isan. Island. Okay. So, Leute. Also. Oh, ich bin unröstlich, Hans und Jacques. Ihr kümmert euch bitte wieder um die Stief. Hans. Es tut mir so leid. Meine werte Freund, Hans. Okay, gut. Ich gehe von Deck. Ja. Schick Willis wieder los. Willis, ja. Auch, mach los. Ja, kümmere dich, flieg los. Feige. Flieg. Tu's, Willis. Du siehst vor dir einen Markt. Ja. Die Lache, ey. Eine Taverne. Das Gesicht auch dazu. Und ein Händler. Ja, gehen wir mal zur Taverne, die offen ist. Die ist leider geschlossen. Schade. Geh ich mal zum Händler? Ja. Oh, bist du eine der... Hallo, meine Freund. Luigi? Natürlich. Ich merke, du hast mit meinen Brüdern schon in Kontakt gehabt. Eine der 7 Luigi? Ja. Okay. Ich bin der Älteste. Luigi, ich habe dir ein Angebot zu machen. Ich habe etwas Holz übrig. Übrigens, die sehen eigentlich alle aus wie... so vom Stil her wie Jean Dujardin. So mit dem Bart und so, weißt du? Okay. Und die haben auch genau diese Geste. Das macht das Blick noch, macht so das einfach so das innerliche Bild noch besser. Genau. Luigi. Ja. Ich habe dir etwas Ware anzubieten. Ich habe Holz übrig und Eisen. Was würdest du mir anbieten dafür? Also ein Holz, ein Eisen. Was sagst du? Was ist? Ich handle. Handele. Für ein Holz bekommst du 1 Gold. Und ein Eisen? 1 Gold. Oh Gott sei Dank. Okay, Luigi, ich gebe dir. Oh, ich muss jetzt nochmal fragen wegen den Upgrades. Ja. Plus 1 Kanone, 3 Eisen, gell? Und 5. Nein! Kanone 1, 5 Gold. 5 Eisen. 5 Eisen? 5 Eisen. Oh, ich muss das mal aufschreiben. Schreib's mal auf. Kanone, 5 Eisen und 10 Gold. Plus 10 Gold. Okay. Das ist geil, dass Brille das nicht aufschreibt. Da kann ich einfach so die Preise erhöhen. Und ich wollte gerade sagen, das waren doch 5 Gold. Genau. So, und. Ich merke, wie gut du klarkommst. Und der Rumpf. Der Rumpf 1 sind 10 Gold und 3 Holz. Doch 10 Gold. Ja. So funktioniert Marktwirtschaft, Leute. Okay. Luigi, dann habe ich 3 Euro für dich. Jawohl. Nimmt er entgegen, ja? Macht er. Okay. Hier hast du 2 Gold. Nee, das, so war er das nicht abgemacht. Bro, als 1 Gold. Ja, macht er. Gibt's. Okay. Sie versuchen es immer wieder, die Luigi. Ja, auf jeden Fall. Okay, verlass Luigi. Okay. Und du merkst, dass der ein dass während du rauskommst, bemerkst du ein bekanntes Gesicht vor dir. Du erkennst die Person als Jack. Jack? Für Jack. Meine Crew? Der Jack? Genau der. Den siehst du, dass er gerade ziemlich unflätig von einer extrem hässlichen Frau er ist in ihren Fängen, sag ich mal. Jack, was machst du hier? Hab ich nicht gesagt, du passt auf die Schiefe auf? Ja, also, ich habe aufgepasst und dann dachte ich, ich gehe spazieren. Was ist das für eine Veraltung? Ich kann das nicht tolerieren, dass du hier einfach weggehst. Was ist mit der Frau hier? Die hat gesagt, ich schulde ihr Geld. Wofür? Naja, wie soll ich sagen? Ja, sie wissen schon. Oh, wie viel? 3 Gold. Oh, was für ein Wucher für eine Frau. Weil ich sie extrem hässlich. Du guckst sie nochmal genau an, sie ist richtig. Sie ist richtig hässlich. Okay, sprich jetzt mal mit ihr und sag so, ich gehe davon aus, sie Jacques hatte seinen Spaß mit ihnen. Ja, ihr kleiner Zögling, ja, der hat 3 Gold bitte. 3 Gold. 3 Gold bitte. Ist das hier der übliche Preis? Den weiß ich nicht, ja. Das ist auch nicht wirklich hell. Ja. Aber ich will jetzt mein Geld. Hier nehmen Sie die 3 Gold. Okay, krass. Geben Sie mir aus den Augen. Okay.